Der Allmächtige des Mars von Clark Ashton Smith, 1931. Nach einer Idee von E.M. Johnston. Übersetzt von Malte Sempten. Es sprechen Alexander Blumtritt als der Erzähler, Benjamin Kanzke als Gaillard, Stilton und Gresham und Gregor Schweitzer als der Allmächtige. Mit Musik von Joshua Carson. Es war im Herbst 1947, 3 Tage vor dem großen Footballspiel, das die Mannschaften der Stanford University und der Universität von Kalifornien alljährlich gegeneinander austragen. An jenem Tag tauchte der mysteriöse Besucher aus dem Weltall auf und landete mitten in dem riesigen Stadion in Berkeley, wo das Match stattfinden sollte. Seine Ankunft bot ein Spektakel. Massen von Menschen in den anliegenden Städten der Bucht von San Francisco, namentlich in Berkeley, Oakland, Alameda und auch in San Francisco selbst, beobachteten die bemerkenswert zielgerichtete Landung und machten andere darauf aufmerksam. In kupfrig-goldenem Feuerglanz schwebte das Objekt aus dem wolkenlos blauen Herbsthimmel nieder und ließ sich in einer langsamen Spirale ins Stadion herabsinken. Es wies keinerlei Ähnlichkeit mit irgendeinem bekannten Flugzeugtyp auf und war fast 40 Meter lang. Seine Form erinnerte entfernt an ein kantiges Ei. Es besaß eine Außenhülle, die sich aus Dutzenden verschiedener Einzelflächen zusammensetzte, sowie zahlreichen rautenförmigen Luken aus einem purpurfarbenen Material, das sich vom Werkstoff des Rumpfs unterschied. Gleich auf den ersten Blick verriet es eine geniale Erfindungsgabe und handwerkliche Meisterschaft, die nur außerirdischer Herkunft sein konnten. Das Werk einer Rasse, deren Vorstellungen von technischem Ebenmaß auf einen Evolutionsdruck und auf Sinnesfunktionen zurückgingen, die von den unseren abwichen. Dennoch entstanden, nachdem das sonderbare Flugobjekt sich in der Arena breit gemacht hatte, in den Städten um die Bucht von San Francisco zahlreiche widerstreitende Theorien über seine Herkunft und über den Zweck seiner Ankunft. Eine Fraktion fürchtete die Invasion eines feindlichen Staates und hielt das sonderbare Fluggerät für die Vorhut einer lange vorbereiteten Offensive der russischen oder chinesischen Sowjets, wenn nicht gar Deutschland, dessen Absichten man noch immer misstraute. Und viele von denen, die einen außerirdischen Ursprung des Gefährts verfochten, schienen nicht minder besorgt zu sein. Denn sie befürchteten, der Besucher könne feindliche Absichten hegen und die Vorhut eines verheerenden Angriffs von fernen Planeten darstellen. Indes verweilte das Gefährt stumm und reglos und ohne jegliches Anzeichen von Leben oder einer Besatzung an Bord mitten im Stadion, wo Trauben von Gaffern sich darum zu scharen begannen. Diese Schaulustigen wurden auf Anordnung der Zivilbehörden allerdings schon bald verscheucht, da das Wesen und die Absichten des fremden Besuchers ebenso unklar wie unerklärt waren. Das Stadion wurde für die Öffentlichkeit gesperrt. Um möglichen Anzeichen feindlicher Gesinnung begegnen zu können, wurden auf den höher gelegenen Zuschauerrängen Maschinengewehre in Stellung gebracht und mit einer Kompanie Marinesoldaten bemannt. In der Luft kreisten Bombenflugzeuge, die jederzeit ihre tödliche Fracht über dem schimmernden, kupferfarbenen Objekt abwerfen konnten. Höchstes Interesse bezeugte die gesamte wissenschaftliche Zunft. Und so wurde eine große Gelehrtenschar, Chemiker, Metallurgen, Astronomen, Astrophysiker und Biologen aufgeboten, um das unbekannte Objekt aufzusuchen und in Augenschein zu nehmen. Später am Tag der Landung veröffentlichten die anliegenden Observatorien eine Bekanntmachung, der zufolge man das Flugobjekt in der vorangegangenen Nacht beim Anflug auf die Erde aus dem Weltall jenseits der Mondumlaufbahn gesichtet hatte. Somit stand sein außerirdischer Ursprung in den Augen der Mehrheit unumstößlich fest. Der Meinungsstreit verlagerte sich nunmehr auf die Frage, ob der Besuch von der Venus, dem Mars, dem Merkur oder einem der größeren Planeten stammte oder ob es sich sogar um einen Vagabunden aus einem fremden Sonnensystem handelte. Die Mehrheitsmeinung gab in dieser Auseinandersetzung freilich den näher gelegenen Planeten den Vorzug, speziell dem Mars. Denn soweit diejenigen, die den Anflug mitverfolgt hatten, es ermitteln konnten, stellte die Fluglinie des Objekts eine Bahnkurve dar, die zum roten Planeten verlief. Nun entflammten hitzige Debatten. Die Lokalblätter sowie die Presse der gesamten zivilisierten Welt brachten Extraausgaben mit aberwitzig spekulativen und fantastischen Schlagzeilen heraus. Die Öffentlichkeit schwankte zwischen Furcht und Neugier. Und die mit der Überwachung des Besuchers betrauten Soldaten und Bomberpiloten hielten weiterhin nach Anzeichen möglicher Feindseligkeit Ausschau. Nur das unidentifizierte Flugobjekt verharrte den ganzen Tag über reglos und stumm. Teleskope und Ferngläser wurden von den Hügeln oberhalb des Stadions auf das Objekt ausgerichtet. Doch selbst diese lieferten wenige Hinweise darauf, worum es sich handeln mochte. Die Beobachter erkannten, dass die zahlreichen Pforten aus einem glasähnlichen Material bestanden, das mehr oder minder durchsichtig war. Doch dahinter rührte sich nichts. Und die eingeschränkten Blicke auf sonderbare Maschinenanlagen im Inneren des Schiffs, welche die Fernrohre ermöglichten, machten niemanden schlauer. Eine Pforte, größer als die anderen, wurde für eine Art Tür oder Einstiegsloch gehalten. Dahinter befand sich eine bizarre Anordnung regelloser Stangen und Spulen und Kolben, die einen tieferen Einblick verwehrten. So gelangte man zu der Überzeugung, dass die Insassen des Schiffes ihrem fremdartigen Umfeld nicht weniger argwöhnisch gegenüberstanden als die Anwohner im Umfeld der Bucht dem Flugobjekt. Womöglich hatten die Fremden Angst, sich menschlichen Augen zu zeigen. Vielleicht misstrauten sie der irdischen Atmosphäre und ihrer Bekömmlichkeit für den eigenen Organismus. Oder sie lagen auf der Lauer und planten einen teuflischen Ausfall mit ungeahnten Waffen oder Zerstörungsmaschinen. Außer denen, die eine Bedrohung witterten, und jenen, die Staunen und Neugier empfanden, zeichnete sich bald eine dritte Fraktion innerhalb der öffentlichen Meinung ab. In Universitätskreisen und unter Sportliebhabern herrschte die Ansicht vor, dass das eigentümliche Flugobjekt sich eine unerhörte Frechheit herausnahm, als es das Stadion vereinnahmte, zumal zu einem Zeitpunkt, der so kurz vor dem anstehenden Sportereignis lag. Man sammelte Unterschriften zugunsten seiner Entfernung und übergab sie an die Stadtverwaltung. Woher der große metallische Schiffsrumpf auch immer stammen mochte, ganz egal in welcher Absicht, ihm dürfe auf keinen Fall gestattet werden, hieß es, etwas so Heiligem und Hochwichtigem wie einem Footballspiel in die Quere zu kommen. Doch trotz des Aufruhrs, den es verursacht hatte, unterließ es das Objekt, auch nur einen Zentimeter zu weichen. Schon begannen nicht wenige zu argwöhnen, dass die Insassen den Strapazen der Weltraumreise erlegen sein mussten. Oder die Schwerkraft und der atmosphärische Druck, die auf Erden herrschten, mochten sich für sie als ungewohnt und letztlich tödlich erwiesen haben. Man entschied, sich dem Gefährt nicht vor dem Morgen des nächsten Tages zu nähern, wenn man das Eintreffen des Gremiums aus Wissenschaftlern erwartete. Im Laufe des Nachmittags und während der Nacht reisten Koryphäen aus zahlreichen Bundesstaaten eilends per Flugzeug und Raketenschiff nach Kalifornien, um rechtzeitig zu diesem Ereignis vor Ort zu sein. Es war ratsam erschienen, die Mitgliederzahl des Gremiums zu begrenzen. Unter den Gelehrten, die das Glückslos getroffen hatte, befand sich John Gaillard, ein Hilfsastronom des Mount Wilson Observatoriums. Gaillard vertrat eine extrem fortschrittliche und offen spekulative Schule naturwissenschaftlichen Denkens und hatte sich mit seinen Theorien zur Bewohnbarkeit der kleineren Planeten, besonders des Mars und der Venus, einen Namen gemacht. Seit längerem trat Gaillard als Verfechter der Vorstellung von intelligentem und hochorganisiertem Leben auf diesem Planeten in Erscheinung. Und er hatte sogar mehr als eine Abhandlung zu diesem Thema veröffentlicht, worin er seine Theorien bis ins Kleinste darlegte. Seine Erregung angesichts der Nachricht von dem sonderbaren Flugobjekt war groß. Er gehörte zu jenen, die spät in der vergangenen Nacht durchs Teleskop geblickt und tief im All, jenseits der Mondumlaufbahn, jenen schimmernden und unklassifizierbaren Sprenkel gesichtet hatten. Schon zu jenem Zeitpunkt hatte er eine erste Vorahnung bezüglich der wahren Natur dieses Stäubchens verspürt. Viele seiner Kollegen aus der Forschergruppe gingen mit einer offenen und unvoreingenommenen Einstellung an die Sache heran, doch keiner von ihnen bezeugte stärkeres und lebhafteres Interesse als Gaillard. Godfrey Stilton, Professor für Astronomie an der Universität von Kalifornien und ebenfalls Mitglied des Gremiums, mochte, was seine Anschauungen und seine Denkrichtung betraf, als der genaue Gegenpol zu Gaillard ausgewählt worden sein. Engstirnig, dogmatisch, skeptisch gegenüber allem, das sich nicht streng nach Formel und Schema beweisen ließ, verächtlich gegenüber allem, was jenseits des Horizontes eines strikten Empirismus lag. Ihm widerstrebte es zutiefst, die außerirdische Herkunft des Objektes oder auch nur die Möglichkeit organischen Lebens auf einem anderen Himmelskörper als der Erde anzuerkennen. Etliche seiner Kollegen gehörten zum gleichen Schlag und vertraten dieselbe Geisteshaltung. Außer diesen zwei Männern und ihren Forscherkollegen umfasste die Gruppe auch drei Zeitungsreporter sowie den örtlichen Polizeichef William Paulson und den Bürgermeister von Berkeley, James Gresham, denn man war der Ansicht, dass auch die Exekutive hinreichend vertreten sein sollte. Insgesamt bestand das Gremium aus 40 Männern. Zudem hielt sich ein Trupp erfahrener Mechaniker, ausgestattet mit Schweißbrennern und Schneidewerkzeugen, außerhalb des Stadions bereit, falls die Notwendigkeit eintreten sollte, sich gewaltsam Zutritt zu dem Gefährt zu verschaffen. Um 9 Uhr morgens betrat die Forschergruppe das Stadion und näherte sich dem vielkantigen Objekt. Nicht wenige der Männer verspürten den Nervenkitzel, der sich angesichts einer unvorhersehbaren Gefahr einstellt. Doch noch mehr wurden beseelt von ungeheurer Wissbegier und einem Gefühl fassungslosen Staunens. Besonders Gaillard trieb die Empfindung, sich im Angesicht eines außerweltlichen Mysteriums zu befinden, und er näherte sich dem kupfer- und goldfarbenen Rumpf voll staunender Ehrfurcht. Seine Empfindung wurde so stark, dass er fast einen Anflug von Schwindel verspürte, so wie es jemandem ergehen mag, der über bodenlose Abgründe hinweg auf die dunklen Geheimnisse und unglaublichen Wunder eines fremden Universums blickt. Ihm war, als stünde er auf der Schwelle zwischen dem Vertrauten und dem Ungeahnten, zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen. Andere Gruppenmitglieder waren in geringerem Ausmaß von ähnlichen Empfindungen durchdrungen. Und selbst der nüchtern denkende, fantasielose Stilton verspürte ein eigenartiges, verstörendes Unbehagen, das er jedoch seiner Denkungsart entsprechend dem Wetter zuschrieb oder einer Magenreizung. Das fremde Flugobjekt lag weiterhin völlig ruhig da. Die Befürchtung all jener, die beim Näherkommen halb mit einem tödlichen Hinterhalt gerechnet hatten, wurden zerstreut. Und die Erwartungen derer, die sich einen friedlichen Beweis für Leben an Bord des Schiffes erhofften, sahen sich enttäuscht. Die Gruppe versammelte sich vor der größten Pforte, die wie alle übrigen die Form eines riesigen Diamanten aufwies. Sie befand sich mehrere Fußlängen über ihren Häuptern in einer lotrechten Facette des Rumpfes, und die Männer starrten durch das transparente, malvenfarbige Material auf die dahinter befindlichen, komplizierten mechanischen Gebilde, die so farbenfroh wirkten, als empfingen sie ihr Licht durch die Buntglasfenster einer Kathedrale. Niemand wusste, wie es weitergehen sollte, denn die Insassen des Gefährts, so sie denn am Leben und bei Bewusstsein waren, hatten es offenbar nicht allzu eilig, sich neugierigen Menschenblicken auszusetzen. Die Abordnung beschloss, einige Minuten verstreichen zu lassen, ehe man die Dienste der Mechaniker mit ihren Schweißbrennern in Anspruch nehmen wollte. Bis dahin spazierten die Gelehrten umher und nahmen das Metall der Außenwände in Augenschein, bei dem es sich um eine Legierung aus Kupfer und Rotgold zu handeln schien, die man mittels einer der irdischen Metallurgie unbekannten Methode zu unnatürlicher Festigkeit gehärtet hatte. Die Myriaden einzelner Flächen und Facetten offenbarten keinerlei Fugen oder Schweißnähte, und die gesamte gigantische Außenhülle mochte, von den durchscheinenden Pforten abgesehen, sehr wohl aus einer einzigen Platte der stabilen metallischen Legierung bestehen. Gaillard hielt den Blick unverwandt auf die große Pforte geheftet, während seine Kollegen um das Gefährt herumschlenderten und sich unterhielten und ihre Ansichten austauschten. Eine instinktive Ahnung verriet ihm, dass etwas Außergewöhnliches und Wundersames bevorstand. Daher empfand er Aufregung, aber wenig Überraschung, als die mächtige Pforte sich ohne erkennbares Zutun in zwei Hälften teilte, die langsam auseinanderglitten. Ebenso wenig überraschte es ihn, als eine ausfahrbare Metalltreppe, deren schmale Absätze kaum mehr als Sprossen darstellten, Stufe für Stufe aus der Öffnung herabsank und direkt vor seinen Füßen auf dem Boden aufsetzte. Das Öffnen der Pforte und das Ausfahren der Treppe waren völlig geräuschlos erfolgt. Dennoch hatten außer Gaillard noch andere Männer bemerkt, was vorging. Sie eilten nun alle in großer Aufregung herbei und bildeten eine Traube zu Füßen der Treppe. Doch im Gegensatz zu ihren begreiflichen Erwartungen kam niemand aus dem Flugobjekt zum Vorschein, und sie konnten auch nicht mehr vom Inneren des Gefährts erkennen, als bereits durch die geschlossenen Türhälften sichtbar gewesen war. Sie warteten darauf, dass ein exotischer Gesandter vom Mars oder ein pompöser und bizarrer Generalbevollmächtigter von der Venus die sonderbaren Stufen herabstieg. Die Stille und Verlassenheit und die technische Raffinesse des Ganzen wirkten unheimlich, als sei das gewaltige Schiff ein lebendiges Wesen mit eigenem Gehirn und eigenen Nervenbahnen, die im metallumkleideten Innenraum verborgen lagen. Das offenstehende Portal und die Treppe stellten eine unübersehbare Einladung dar, und nach einigem Zögern fassten die Wissenschaftler den Entschluss, das Flugobjekt zu betreten. Einige befürchteten noch immer eine Falle, und 5 der 40 Männer befiel ein derartiges Misstrauen, dass sie es vorzogen, außerhalb des Schiffes zu verbleiben. Bei den übrigen jedoch obsiegten Neugier und Forschungsdrang, und sie erklommen nacheinander die Stufen und hielten im Gänsemarsch Einzug in das Gefährt. Dessen Innenleben fanden sie sogar noch staunenswerter als zuvor die Außenhülle. Das Innere präsentierte sich einigermaßen geräumig und in verschiedene, großzügig bemessene Abteile untergliedert. 2 davon, die sich im Zentrum des Gefährts befanden, wurden gesäumt von niedrigen Liegen mit weichen, glänzenden Faserstoffen aus schillerndem grauem Gewebe überzogen. Die übrigen Abteile standen, ebenso wie der hinter dem Eingang gelegene Vorraum, voller Maschinen, deren Antriebsenergie sogar für die versiertesten Experten unter den Forschern ebenso im Dunkeln lag wie ihre Funktionsweise. Seltene Metalle und Legierungen, von denen einige sich nur schwer einordnen ließen, waren beim Bau der Aggregate zum Einsatz gekommen. Nahe dem Eingang wartete eine dreibeinige Armaturentafel oder Schaltkonsole mit sonderbaren Reihen von Bedienelementen, die nicht weniger rätselhaft erschienen als die Symbole einer Geheimschrift. Das Schiff war anscheinend vollkommen verlassen und wies nicht die geringste Spur irdischen oder außerirdischen Lebens auf. Die Mitglieder der Abordnung durchstreiften die Abteilungen, voll des Staunens über die unergründlichen technischen Mysterien, die sie umgaben. Dabei entging ihnen, dass die breiten Türhälften der Eingangspforte sich mit der gleichen Heimlichkeit und Lautlosigkeit hinter ihnen schlossen, mit der sie sich zuvor aufgetan hatten. Ebenso wenig vernahmen sie die warnenden Rufe der 5 Männer, die im Freien zurückgeblieben waren. Das erste spürbare Zeichen, dass etwas nicht stimmte, bestand in einem plötzlichen Beben und nachfolgendem Abheben des Schiffs. Bestürzt blickten die Männer durch die gläsern-violetten Scheiben der Seitenfenster und sahen, wie die unzähligen Sitzreihen, die das riesige Stadion umgaben, unter ihnen kreisten und immer mehr abfielen. Das außerirdische Raumschiff schraubte sich ohne sichtbare lenkende Hand in einer spiralartigen Bewegung zügig gen Himmel empor. In seinem Inneren barg es all jene Männer, die sich an Bord begeben hatten, und trug sie hinfort zu einem unbekannten Planeten, den vollzähligen Spähtrupp aus unerschrockenen Wissenschaftlern, dazu den Bürgermeister und den Polizeichef von Berkeley, sowie die 3 handverlesenen Reporter, die geglaubt hatten, den Jahrhundertknüller für ihre jeweiligen Gazetten zu ergattern. Die Situation war völlig ohne Beispiel und mehr als frappierend. Und die Reaktionen all dieser Männer, obschon in mancherlei Hinsicht durchaus verschieden, waren samt und sonders von Verblüffung und Bestürzung geprägt. Viele schienen zu verwirrt und zu benommen, um sämtliche Folgen und Möglichkeiten des Geschehens abzuschätzen. Andere wurden von blankem Entsetzen gepackt. Und ein paar reagierten empört. »Das ist ja wohl die Höhe!« wetterte Stilton, sobald er sich von seiner anfänglichen Sprachlosigkeit erholt hatte. Ähnliche Ausrufe ertönten aus den Mündern weiterer Männer, die ein vergleichbares Temperament besaßen und allesamt entschieden die Meinung vertraten, dass die Situation sofortiges Einschreiten verlange und irgendjemand, leider hatten sie keine Ahnung, wer das sein mochte und wo derjenige zu finden wäre, für eine solch bodenlose Unverfrorenheit zur Verantwortung gezogen werden müsse. Gaillard, obschon nicht weniger verblüfft als seine Schicksalsgefährten, bebte förmlich vor Vorfreude auf ungeheure außerirdische Sensationen und in Erwartung kosmischer Abenteuer. Er verspürte eine eigentümliche Gewissheit, dass er und die anderen sich auf einer Reise zu einem Planeten befanden, den nie zuvor ein Mensch betreten hatte. Dass das geheimnisvolle Schiff genau zu diesem Zweck auf der Erde gelandet war und sie an Bord gelockt hatte und dass eine geheime, ferne Macht jede Bewegung dieses Schiffes lenkte und es zu einem bestimmten Ziel hinzog. Gewaltige, vage Visionen grenzenloser Weiten und Wunder und kosmischer Fremdartigkeit wirbelten durch sein Gehirn und aus den Tiefen des Alls stiegen unbeschreibbare Bilder vor ihm auf und blendeten sein Auge. Auf unbegreifliche Weise wusste er, dass sein lebenslanges Sehnen, in die Mysterien ferner Sphären vorzudringen, schon bald Erfüllung fand. Und dass das Schicksal ihn, wenn nicht sogar sie alle, von Anfang an für diese bizarre Entführung und Gefangenschaft in dem aufsteigenden Raumschiff auserwählt hatte. Noch während sie wortreich und lautstark über ihre Lage beratschlagten, eilten die versammelten Gelehrten zu den diversen Sichtluken und starrten auf die Welt hinab, die sie hinter sich ließen. Binnen kürzester Zeit waren sie auf Höhe der Wolken emporgestiegen. Die gesamte Gegend um die Bucht von San Francisco herum, ebenso der Saum des Pazifischen Ozeans, erstreckten sich unter ihnen, einer gigantischen Reliefkarte gleich. Sie konnten bereits die Krümmung des Horizonts erkennen, der sich zu drehen und zu neigen schien, während sie an Höhe gewannen. Ihnen bot sich eine fantastische und großartige Aussicht. Aber die wachsende Beschleunigung des Flugobjekts, dessen Geschwindigkeit inzwischen diejenige der Raketenschiffe übertraf, mit denen man zu jener Zeit innerhalb der Stratosphäre um den Erdball flog, nötigte sie binnen kurzem die Ruhelage zu suchen. Die Gespräche verstummten und sie alle begannen, einen Druck und eine Beengung zu verspüren, als würden unerbittliche Stahlklammern ihre Körper umspannen. Sie nahmen ihre Position auf den Liegen ein. Sobald sie sich auf der faserigen Unterlage ausgestreckt hatten, verspürten sie eine sonderbare Linderung, deren Ursache unklar blieb. Wie es schien, ging von den Liegen eine Wirkkraft aus, die den bleischweren Gravitationsdruck, der unter der Beschleunigung immer mehr zunahm, auf unbekannte Weise milderte und es den Männern gestattete, der ungeheuren Geschwindigkeit standzuhalten, mit der das Raumschiff die Atmosphäre und das Gravitationsfeld der Erde hinter sich ließ. Dann sahen sie sich plötzlich in der Lage, wieder aufzustehen und umherzugehen. Ihre Empfindungen waren im Großen und Ganzen fast normal. Allerdings herrschte nun, im Gegensatz zu der anfänglichen erdrückenden Schwere, eine befremdliche Leichtigkeit vor, welche die Männer nötigte, ihre Schritte kürzer zu bemessen, damit sie nicht gegen die Wände und Maschinen prallten. Ihr Körpergewicht schien geringer als unter Erdbedingungen, doch reichte die Minderung nicht, um Missbehagen oder Übelkeit hervorzurufen, und ging sogar mit einer Art von Hochgefühl einher. Sie merkten, dass sie eine dünne, belebende Luft atmeten, nicht unähnlich jener, die auf irdischen Berggipfeln herrschte, jedoch durchdrungen von einem oder zwei unvertrauten Bestandteilen, die ihr ein leicht salpetersaures Aroma verliehen. Diese Luft verstärkte ihre Hochstimmung sogar noch und bewirkte eine geringfügige Beschleunigung der Atmung und des Herzschlags. Das ist ja ungeheuerlich, stieß der entrüstete Stilton hervor, sobald er begriffen hatte, dass ihre Bewegungsfähigkeit und ihr Atmungsvermögen fremder Einflussnahme unterlagen. Es verstößt gegen Recht und Gesetz, gegen Anstand und Ordnung. Die amerikanische Regierung muss unverzüglich einschreiten. Ich fürchte, dass wir uns außerhalb des Rechtsraums der USA sowie aller übrigen irdischen Regierungen befinden, versetzte Gaillard. Kein Fluggerät oder Raketenschiff kann in die atmosphärischen Schichten vordringen, die wir gerade durchfliegen. Und wir werden jeden Augenblick in den Weltraum eintauchen. Vermutlich reist dieses Gefährt zu dem Planeten zurück, von dem es stammt. Und wir reisen mit. Abwegig! Lachhaft! Hanebüchen! Stiltons Stimme war zum Gebrüll angeschwollen, leicht gedämpft und abgeschwächt von der dezenten Beimengung in der Atemluft. Ich habe schon immer gesagt, dass die Raumfahrt ein absolutes Hirngespinst ist. Selbst irdische Wissenschaftler waren nicht imstande, ein Raumschiff zu erfinden. Und es ist albern anzunehmen, dass hochintelligentes Leben, das zu einer solchen Leistung fähig wäre, auf fremden Planeten existieren könnte. Aber wie erklären Sie sich dann unsere gegenwärtige Lage? Das Fluggerät ist selbstverständlich menschlichen Ursprungs. Es muss sich um ein neues und äußerst leistungsstarkes Raketenschiffmodell handeln, entwickelt von den Russen, das entweder selbstgesteuert oder ferngesteuert fliegt und uns wahrscheinlich in Sibirien absetzen wird, nachdem es durch die höchsten atmosphärischen Schichten gekreuzt ist. Gaillard lächelte leicht ironisch. Er war sicher, diese These verwerfen zu können. Er überließ Stilton sich selbst, als der durch eins der Fenster wütend auf den schrumpfenden Erdball starrte, auf dem ganz Nordamerika und ebenso Alaska und die Hawaii-Inseln bereits ihre Küstenlinien zu zeigen begann, und schloss sich den übrigen Mitgliedern der Gruppe zu einer abermaligen Begehung des Schiffes an. Einige der Männer beharrten weiterhin darauf, dass sich irgendwelche Lebewesen an Bord verbergen mussten. Doch eine eingehende Durchsuchung jedes Abteils und sämtlicher Ecken und Winkel blieb so ergebnislos wie zuvor. Daher gaben die Männer die Suche auf und begannen stattdessen abermals die Maschinen in Augenschein zu nehmen, deren Antriebsenergie und Funktionsweise sich ihnen noch immer nicht erschlossen. Verwirrt und ratlos betrachteten sie die Instrumententafeln. Einige der Bedienelemente bewegten sich von Zeit zu Zeit, wie von unsichtbarer Hand verschoben. Auf diese Veränderungen in der Einstellung folgte jedes Mal eine Änderung der Fluggeschwindigkeit oder eine leichte Kursberichtigung, möglicherweise um Zusammenstöße mit Meteoroiden zu vermeiden. Wenngleich über den Antriebsmechanismus des Raumschiffs nichts Genaues in Erfahrung zu bringen war, ließ sich doch einiges mit Bestimmtheit ausschließen. Die Antriebsmethode basierte offenkundig nicht auf Verbrennung, denn es gab kein Lärmen und Lodern von Raketentriebwerken. Alles vollzog sich leise, gleitend, erschütterungslos, ohne einen Hinweis auf maschinelle Tätigkeit, sah man einmal von der selbsttätigen Bewegung der Bedienelemente und dem eigentümlichen blauen Glühen ab, in dem einige kompliziert aussehende Spulen und Kolben erstrahlten. Dieses Glühen, so kalt wie das Glitzern arktischen Eises, konnte unmöglich elektrischer Natur sein. Es wies eher auf eine unbekannte Art von Radioaktivität hin. Nach einer Weile gesellte sich Stilton zu den Männern, die um die Instrumententafel herumstanden. Während er noch immer brummelnd seinem Groll über die ungesetzliche und unwissenschaftliche Demütigung, der er ausgesetzt war, Luft machte, verfolgte er etwa eine Minute lang die Bewegungen der selbsttätigen Regler. Dann schloss er die Finger um einen davon und versuchte selbst Kontrolle über den Kurs des Fluggeräts zu erlangen. Zu seiner Überraschung, wie auch der seiner Kollegen, ließ der Regler sich nicht bewegen. Stilton mühte sich, bis die Adern auf seinem Handrücken hervortraten und der Schweiß in Strömen von seiner kahlen Stirn troff. Anschließend versuchte er sich nacheinander an den übrigen Reglern, schob und zerrte mit aller Kraft, jedoch ebenso vergeblich. Offenbar wurde die Steuerkonsole gegen jeglichen Zugriff außer dem des unsichtbaren Piloten blockiert. Doch Stilton ließ nicht locker. So gelangte er an einen Hebel, der größer war als die übrigen und sich auch in der Form von ihnen unterschied. Er griff danach und brüllte vor Schmerz. Mit einiger Schwierigkeit löste er die Finger von dem eigentümlichen Objekt und riss die Hand zurück. Der Hebel fühlte sich eisig an, als werde er von den tiefsten Kältegraden des Weltalls durchdrungen. Ja, Stilton schien sich sogar die Finger an dieser extremen Kälte versenkt zu haben. Anschließend unterließ er weitere Bemühungen, in die Funktionsabläufe des Raumschiffs einzugreifen. Gaia hatte dieses Zwischenspiel verfolgt und sich dann in eines der Hauptabteile zurückgezogen. Wieder nahm er eine der wundersam weichen und elastischen Liegen ein und blickte nach draußen. Ihm bot sich ein atemberaubendes Schauspiel. Der gesamte Planet, eine große, leuchtende, vielfarbige Kugel, schwamm querab zur Fluglinie des Raumschiffs im schwarzen, sternbesäten Abgrund. Die Schrecklichkeit der kompasslosen Tiefen und die unvorstellbare Einsamkeit im Unendlichen stürzten auf ihn ein. Er fühlte sich einige Augenblicke lang elend und benommen durch den Schock der Erkenntnis, gepackt von einer überwältigenden Panik, die ebenso allumfassend wie namenlos war. Dann verflog der Schrecken seltsamerweise. Besiegt vom aufkeimenden Glücksgefühl ob der Aussicht auf die ungeahnte Reise durch unerforschte Himmelszonen und hin zu unbetretenen Gestaden. Ungeachtet der Gefahren, gleichgültig gegenüber der grauenvollen Trennung von der vertrauten menschlichen Umgebung, überließ Gaillard sich der magischen Verheißung sagenhafter kommender Abenteuer und einer einzigartigen künftigen Bestimmung. Anderen fiel es weniger leicht, sich in diese bizarren und furchterweckenden Umstände zu fügen. Kreidebleich und von Entsetzen erfasst, mit dem Gefühl eines unwiederbringlichen Verlustes, allumfassender Gefahr und schwindelnder Verstörung sahen sie der enteilenden Erde hinterher, deren trautem Umfeld sie so unerklärlich und mit solch grauenvoller Plötzlichkeit entrissen wurden. Vielen verschlug es die Sprache vor Angst, sobald ihnen erst aufging, dass sie einer allgewaltigen, unbekannten Macht hilflos ausgeliefert waren. Einige schwatzten laut und zusammenhanglos, im Bemühen, ihre Anspannung zu verbergen. Die drei Reporter beklagten die Unmöglichkeit, sich mit den Redaktionen in Verbindung zu setzen, für die sie schrieben. James Gresham, der Bürgermeister, und William Paulson, der Polizeichef, wirkten völlig perplex und wussten überhaupt nicht mehr, was sie im Angesicht von Umständen tun oder denken sollten, unter denen ihre gewohnte Amtsgewalt anscheinend keinerlei Bedeutung mehr besaß. Und die Wissenschaftler teilten sich, wie nicht anders zu erwarten, in zwei Hauptlager. Die unkonventionelleren und verwegeneren unter ihnen neigten mehr oder weniger dazu, im Namen der Forschung alles zu begrüßen, was da kommen mochte. Der Rest hingegen fügte sich mit unterschiedlich starkem Widerwillen, Protest und Furchtgefühl dem Unabänderlichen. Stunden vergingen. Der Mond, Eine helle, einsame Kugel inmitten des gewaltigen Abgrunds war zusammen mit der schwindenden Erde zurückgeblieben. Das Raumschiff schoss allein durch die kosmischen Weiten, in einem Universum, dessen Herrlichkeit sogar für die Astronomen eine Offenbarung bedeutete. So vertraut sie mit der Vermessung und Zählung von Sonnen, interstellaren Wolken und Galaxien auch waren. Die 35 Männer wurden ihrem Heimatplaneten entrückt und mit einer Geschwindigkeit, welche die eines jeden Gestirns oder Trabanten bei weitem übertraf, über eine unfassbare Endlosigkeit hinweg katapultiert. Das exakte Tempo ließ sich schwer bestimmen, doch eine ungefähre Vorstellung vermittelte die Schnelligkeit, mit der die Sonne und die näher gelegenen Planeten Mars, Merkur und Venus ihre relativen Positionen änderten. Sie schienen übers Firmament zu fliegen und einander zu kreuzen wie die Bälle eines Jongleurs. Offenkundig herrschte eine künstliche Schwerkraft innerhalb des Schiffs, denn zu keiner Zeit trat die Schwerelosigkeit ein, die sonst im Weltraum unvermeidbar gewesen wäre. Außerdem fanden die Forscher heraus, dass sie aus einigen sonderbar geformten Tanks mit Sauerstoff versorgt wurden. Ebenso ersichtlich existierte eine verborgene Heizanlage oder eine Isolierung gegen die kosmische Kälte, denn die Temperatur innerhalb des Raumgleiters hielt sich konstant bei etwa 18 oder 20 Grad Celsius. Beim Blick auf ihre Uhren erkannten einige Mitglieder der Gruppe, dass es nach Erdzeit gerade Mittag wurde. Aber selbst die Fantasielosesten begriffen, wie absurd die 24-Stunden-Zeiteinteilung mit ihren Tag- und Nachtintervallen inmitten der ewigen Sonnenstrahlung des Weltalls anmutete. Viele begannen, Hunger und Durst zu verspüren und ihr Bedürfnis lautstark zu bekunden. Kurz darauf öffneten sich vor den Augen der Männer lautlos mehrere Fächer in der Metallinnenwand, die von den Gelehrten bisher nicht bemerkt worden waren. Wie beim Buffet einer gut geführten Kantine oder eines guten Schnellrestaurants kam dahinter eine Reihe langer Anrichten zum Vorschein, auf denen eigentümliche, wassergefüllte Krüge mit großem Ausguss sowie tiefe, schüsselartige Teller standen, randvoll mit unbekannten Speisen. Zu verblüfft, um dieses neue Wunder wortreich zu bereden, begannen die Delegationsmitglieder von den angebotenen Esswaren und Getränken zu kosten. Stilton, der noch immer in seiner missmutigen Empörung verharrte, weigerte sich davon zu nehmen, doch fand seine Enthaltsamkeit keinen Nachahmer. Das Wasser erwies sich als ausgesprochen trinkbar, obschon ein wenig säuerlich, als stamme es aus alkalischen Oasenbrunnen. Die Nahrung, eine Art rötlicher Brei, über dessen Natur und Zusammensetzung die Chemiker rätselten, vermochte den nagenden Hunger zu stillen, wenn er auch nicht gerade den Gaumen kitzelte. Nachdem die Männer von der Erde an dieser Erfrischung teilgehabt hatten, schlossen die Gefahre sich so leise und unauffällig, wie sie sich zuvor aufgetan hatten. Das Raumschiff raste weiter durch den Weltraum, Stunde um Stunde, bis Gaia und die übrigen Astronomen gewahr wurden, dass es entweder direkt auf den Planeten Mars zusteuerte oder zumindest auf dem Weg zu einem weiter entfernten Himmelskörper sehr dicht am Mars vorbeiflog. Der rote Planet mit seinen vertrauten Merkmalen, die sie so oft durch die Teleskope ihrer Observatorien beobachtet hatten und deren Natur und Ursache ihnen seit langem Rätsel aufgaben, erschien vor ihnen am Firmament und wuchs mit wundersamer Schnelligkeit an. Dann verspürten sie einen deutlichen Abfall der Geschwindigkeit des Raumschiffs, das weiterhin direkt auf den kupferfarbenen Planeten zuhielt, als läge sein Ziel irgendwo in dem Gewirr dunkler und eigentümlicher Flecken verborgen, welche die Oberfläche des Planeten sprenkelten. Nun bestand kein Zweifel mehr daran, dass ihre Reise sie zum Mars führte. Gaia und jene, die ähnlich dachten und empfanden wie er, fühlten sich durchschaudert von einer hehren und ehrfürchtigen Erwartung, als das Raumschiff auf den fremden Planeten zuhielt. Dann begann das Gefährt über einer fremdartigen Landschaft, in der deutlich die berühmten, aus solcher Nähe riesenhaft wirkenden Meere und Kanäle zutage traten, sanft abwärts zu gleiten. Bald näherten sie sich der Oberfläche des rötlichen Planeten und schraubten sich in Spiralen durch seine wolkenlose, dunstfreie Atmosphäre. Immer langsamer wurde ihr Sinkflug, bis das Raumschiff kaum schneller abwärts schwebte als ein Fallschirm. Nun umgab sie der Mars mit seinen niedrigen, einförmigen Horizonten, die weder Höhenzüge noch sonst eine hervorstechende Erhebung, sei es Berg oder Hügel, aufwiesen. Bald waren sie weniger als 800 Meter von der Marsoberfläche entfernt. In dieser Höhe schien das Flugobjekt innezuhalten und in der Luft zu verharren, ohne den Abstieg fortzusetzen. Jetzt erblickten die Männer unter sich ein Meer aus flachen, gelblich-roten Sandwellen, das von einem der sogenannten Kanäle durchschnitten wurde, welcher sich zu beiden Seiten windungsreich dahinschlängelte und hinter dem Horizont verlor. Die Wissenschaftler nahmen dieses Terrain mit wachsender Verwunderung und Aufregung in Augenschein. Nun ließ sich nicht länger übersehen, was es mit dem adergleich verlaufenden Kanal wirklich auf sich hatte. Anders als bislang angenommen, handelte es sich nicht um einen Wasserlauf. Stattdessen entpuppte er sich als Strang einer blassgrünen Vegetation, als eine Ansammlung gewaltiger, gezahnter Blätter oder Farnwedel, die allesamt einer einzigen, kriechenden, fleischfarbenen Ranke zu entsprießen schienen. Diese Ranke besaß einen Durchmesser von weit über 100 Metern und wies in regelmäßigen Abständen von 600 oder 700 Metern dicke, knotenartige Verbindungsstellen auf. Außer dieser abnormen und übergroßen Ranke offenbarte die gesamte Umgebung keine Spur von Leben, sei es tierisch oder pflanzlich. Das Ausmaß der Kriechranke, die das gesamte überblickbare Terrain bedeckte, jedoch aufgrund ihrer Gestalt und ihrer Merkmale bloß der Trieb eines noch gewaltigeren Gewächses zu sein schien, war etwas, das sämtliche überkommenen Begriffe der irdischen Botanik zum Wanken brachte. Viele der Wissenschaftler waren sprachlos vor Staunen, während sie durch die violetten Fenster auf dieses gigantische Rankengewächs hinabstarrten. Mehr denn je trauerten die Zeitungsmänner den fetten Schlagzeilen nach, die sie ihren jeweiligen Gazetten unter den obwaltenden Umständen vorenthalten mussten. Gresham und Poulsen beharrten darauf, dass der Existenz von etwas derart Ungeheuerlichem aus dem Reich der Pflanzen etwas irgendwie Ungesetzliches anhaftete. Und das wissenschaftliche Missfallen, welches Stilton und seine schulwissenschaftlich denkenden Kollegen empfanden, kam deutlich zum Ausdruck. Haarsträubend! Unerhört! Lächerlich! Diese Pflanze läuft den elementarsten Gesetzen der Botanik zuwider. So etwas kann und darf es nicht geben. Gaillard, der neben ihm stand, war so sehr in die Betrachtung des neuartigen Gewächses vertieft, dass Stiltons Bemerkung kaum zu ihm vordrang. Die Erwartung eines gewaltigen und grandiosen Abenteuers, die sich seit dem Beginn dieser bizarren, unglaublichen Reise in ihm aufgebaut hatte, wurde jetzt am helllichten Tag durch Augenschein bestätigt. Er vermochte die Empfindung, die von ihm Besitz ergriffen hatte, nicht ganz zu begreifen oder in Worte zu kleiden. Aber er war überwältigt von der Verheißung gegenwärtiger und künftiger Wunder und von der Ahnung gewaltiger, ungeheurer und bevorstehender Offenbarungen. Kaum einem der Männer war zum Sprechen zumute. Einigen hatte es die Sprache völlig verschlagen. Alles, was ihnen im Lauf der letzten Stunden widerfahren war, und alles, was sie jetzt vor Augen hatten, bewegte sich so weit außerhalb der Grenzen menschlichen Handelns und menschlicher Erkenntnis, dass der normale Gebrauch ihrer Fähigkeiten mehr oder weniger gehemmt wurde von dem Bemühen, sich mit diesen außergewöhnlichen Umständen zu arrangieren. Nachdem sie die ungeheure Ranke eine, zwei Minuten lang betrachtet hatten, registrierten die Gelehrten, dass das Raumschiff sich wieder bewegte, diesmal auf horizontalem Kurs. Langsam und zielbewusst folgte es der Ranke in eine Richtung, die westwärts zu führen schien. Dorthin, wo eine kleine blasse Sonne im düsteren, ausgebrannten Himmel über dem Planeten niedersank und ihr schwaches, kaltes Licht über das öde Land ergoss. Den Männern wurde überdeutlich bewusst, dass ein intelligenter Wille hinter allem steckte, was ablief. Dieses Gefühl einer fernen, unsichtbaren Überwachung und Kontrolle erfüllte Gaillard sogar noch stärker als seine Gefährten. Es bestand kein Zweifel daran, dass jede Bewegung des Flugobjekts zeitlich abgestimmt und vorausgeplant war. Gaillard glaubte, dass die Langsamkeit, mit der sie an der Riesenranke entlangflogen, dazu diente, den Forschern ausreichend Gelegenheit zu geben, ihre neue Umgebung in Augenschein zu nehmen und insbesondere das Gewächs selbst zu bestaunen. Doch suchten sie ihre wechselnde Umgebung vergeblich nach etwas ab, das von der Gegenwart organischer Gebilde menschlicher, nichtmenschlicher oder übermenschlicher Art kündete, wie sie der Mars beherbergen mochte. Immerhin waren sie davon überzeugt, dass nur derartige Wesen die Fähigkeit besitzen konnten, das Raumschiff, in dem sie eingeschlossen waren, zu bauen, auf den Weg zu bringen und zu lenken. Das Schiff setzte seinen Flug etwa eine Stunde lang fort. Dabei überquerte es ein gewaltiges Gebiet, dessen anfängliche sandige Einöde nach vielen Kilometern in Sumpfland überging. Inmitten der dortigen Schlammwasser, die den Mergelboden bedeckten, schwoll das mäandernde Rankengewächs zu unfassbaren Ausmaßen an. und die feisten Blätter überwucherten etwa 1,5 Kilometer des morastigen Bodens zu beiden Seiten des riesigen Stängels. Hier wirkte das Grün des Laubwerks intensiver und leuchtender, gewann die Anmutung einer unbändigen, vor Leben strotzenden Üppigkeit. Die Ranke selbst war saftig bis zum Platzen und offenbarte einen speckigen Glanz, eine pralle Reife, die auf unheimliche und unpassende Weise an wohlgenährtes Fleisch gemahnte. Das Gebilde schien unter den Augen der Beobachter in gleichmäßigen, rhythmischen Abständen zu pulsieren, wie ein lebendiges Geschöpf. An manchen Stellen wies der Schaft eigentümlich geformte Wölbungen oder Auswüchse auf, für deren Zweck niemand eine Erklärung fand. Gaillard wandte die Aufmerksamkeit von Stilton ab und lenkte sie auf das sonderbare Pulsieren, das die Pflanze bezeigte. Ein Pulsieren, das sich sogar auf die 100 Meter langen Blätter zu übertragen schien, die wie Reiherfedern bebten. Pah! Versetzte Stilton und schüttelte den Kopf in einer Mischung aus Ungläubigkeit und Abscheu. Dieses Pulsieren ist ein Ding der Unmöglichkeit. Bestimmt liegt es an unseren Augen. Womöglich haben wir es mit einer Beeinträchtigung der Sehschärfe infolge unserer Fluggeschwindigkeit zu tun. Entweder das oder irgendeine Besonderheit der Atmosphäre bewirkt eine Lichtbrechung, die statischen Objekten den Anschein von Bewegung verleiht. Gaillard sah davon ab, Stilton darauf hinzuweisen, dass das behauptete Phänomen einer optischen Täuschung in diesem Fall auf die Pflanze beschränkt blieb, sich aber nicht auf ihre unmittelbare Umgebung erstreckte. Kurz darauf erreichte das Gefährt eine gigantische Verzweigung des Gewächses. Die Männer erkannten, dass der Schaft, dem sie folgten, lediglich einer von dreien war, die einem noch größeren Stamm entsprossen und sich in unterschiedlichsten Winkeln über den Morastboden schlängelten, bis sie sich in entgegengesetzten Richtungen am Horizont verloren. Die Verbindungsstelle war von einer berghohen Doppelwölbung gekennzeichnet, die eine bizarre Ähnlichkeit mit menschlichen Hüften aufwies. Hier schien das Pulsieren stärker und deutlicher sichtbar denn je, und eine eigentümliche rötliche Marmorierung zeichnete sich auf der fahlen Oberfläche des Schaftes ab. Die Gelehrten gerieten immer stärker in Aufregung angesichts der unerhörten Größe und der einzigartigen Merkmale dieses beispiellosen Gewächses. Aber ihnen standen noch seltsamere Offenbarungen bevor. Nachdem es einen Augenblick lang reglos über dem gigantischen Knotenpunkt geschwebt hatte, setzte das Raumschiff seinen Flug in größerer Höhe und mit erhöhter Geschwindigkeit entlang des Hauptstängels fort, der sich unabsehbar weit gen Westen erstreckte. In diversen Abständen offenbarte er neue Verästelungen und er wurde immer größer und strotzender, je weiter er in Sumpfgebiete vorstieß, bei denen es sich zweifellos um den abgelagerten Schlick eines einstigen Meeres handelte. Himmel! Es umgibt wohl den ganzen Planeten, mutmaßte einer der Reporter mit ehrfurchtsvoller Stimme. Es sieht so aus, pflichtete Gaillard ernst bei. Offenbar bewegen wir uns fast genau entlang der Äquatorlinie. Und wir sind der Pflanze schon über hunderte von Kilometern gefolgt. Nach dem zu urteilen, was wir bisher zu Gesicht bekommen haben, handelt es sich bei den angeblichen Kanälen des Mars lediglich um Verästelungen dieses Gewächses. Und wahrscheinlich sind die Gebiete, die von den Astronomen als Meere auf den Marskarten verzeichnet wurden, lediglich seine Laubmassen. Ich begreife das nicht. Das läuft allen wissenschaftlichen Erkenntnissen völlig zuwider und es verstößt gegen sämtliche Naturgesetze. So etwas sollte es in keinem denkbaren, vernunftbestimmten Universum geben. Nun, es existiert jedenfalls. Und ich wüsste nicht, wie sie sich dieser Tatsache entziehen könnten. Zudem stellt es offenbar das einzige pflanzliche Gebilde auf dem Planeten dar. Wenigstens haben wir bislang nichts von vergleichbarer Art vorgefunden. Und überhaupt, was spricht denn dagegen, dass das pflanzliche Leben auf dem Mars sich auf eine einzige Art beschränkt? Und was spricht dagegen, dass nur ein einziges Exemplar dieser Spezies existiert? Damit legt die Natur doch eine wunderbare Ökonomie an den Tag. Es gibt nicht den geringsten Grund anzunehmen, dass das Pflanzen- oder selbst das Tierreich fremder Planeten die gleiche Divergenz und Vielfalt aufweist, wie wir sie von der Erde her kennen. Während Stilton dieses eigenwillige Argument zu hören bekam, funkelte er Gaillard an wie ein Muselmann einen sündigen Ungläubigen. Doch war er entweder zu wütend oder zu angewidert, um noch etwas zu sagen. Die Aufmerksamkeit der Forscher wurde nun von einem grünlichen Areal beansprucht, das sich entlang ihrer Fluglinie erstreckte und viele Quadratkilometer einnahm. Hier, so erkannten sie, hatte der Hauptstängel eine Vielzahl an Ranken ausgebildet, deren Laubwerk den darunterliegenden Boden verbarg wie ein dichter Wald. Die vermeintlichen Marsmeere erklärten sich also genauso, wie Gaillard es bereits vermutet hatte. Geschätzte 80 Kilometer hinter dieser Laubmasse gelangten sie zum nächsten Blättermeer, das sich sogar als noch großflächiger erwies. Das Flugobjekt erklomm eine beträchtliche Höhe und sie blickten hinab auf das gigantische Laubgewoge. In seinem Zentrum erblickten sie eine kreisförmige Ausbuchtung, deren Umfang sich nur in Wegstunden bemessen ließ und die aufragte wie ein abgerundeter Alpengipfel. Aus diesem Wulst sprossen die Stängel des unheimlichen Gewächses in alle Richtungen und umrankten den gesamten Planeten. Aber nicht nur die schiere Größe, sondern auch einige Eigenheiten riefen bei den Betrachtern fassungsloses Staunen hervor. Die Wölbung glich nämlich dem Kopf eines Tintenfischs und die Stängel, die ringsum davon abzweigten, erinnerten an Tentakel. Doch am seltsamsten war, dass die Männer in der Mitte des Kopfes zwei gewaltige Gebilde ausmachten, durchscheinend wie Wasser, so groß wie Seen und an Augen erinnernd. Die gesamte Pflanze hob und senkte sich wie ein atmender Brustkorb, und das ehrfürchtige Staunen, mit dem die unfreiwilligen Entdeckungsfahrer sie betrachteten, ließ sich mit menschlichen Worten nicht zum Ausdruck bringen. Die Forscher mussten einräumen, dass das Gewächs selbst dann in keiner Weise mit irgendeiner irdischen botanischen Gattung in Übereinstimmung zu bringen war, wenn man von seiner beispiellosen Größe und Wuchsart absah. Nicht nur Gaia kam der Gedanke, dass es sich um einen empfindungsfähigen Organismus handeln musste und die pulsierende Masse, auf die sie gerade hinabblickten, das Gehirn oder den Hauptnervenknoten eines unbekannten Nervensystems darstellte. Die riesenhaften Seeorgane, die das Sonnenlicht titanischen Tautropfen gleich einfingen, schienen diese in Augenscheinnahme mit einer unergründlichen und übermenschlichen Intelligenz zu erwidern. Und Gaia wurde von dem Eindruck übermannt, dass sich in diesen durchscheinenden Tiefen ein geradezu allgewaltiges Wissen und eine enorme Weisheit verbargen. Das Flugobjekt verlor an Höhe. Lotrecht sank es in ein Tal nahe dem kolossalen Kopf, dort, wo das Laubdickicht zweier abzweigender Stängel eine offene Fläche freigelassen hatte. Die Fläche glich einer Waldlichtung, die an drei Seiten von undurchdringbarem Blattwerk und an der vierten von einer hohen Felswand begrenzt wurde. Hier kam das Fluggerät für seine Insassen zum ersten Mal während dieser Reise auf dem Marsboden zum Stillstand. Das Abwärtsschweben und das Aufsetzen verliefen sanft und ohne jede Erschütterung. Kaum war die Landung erfolgt, da glitten die Türhälften des Hauptzugangs beiseite und die Metallstiege fuhr aus. Darin lag eine deutliche Aufforderung an die Insassen, auszusteigen. Einer nach dem anderen verließen die Männer das Gefährt. Einige zaghaft und ängstlich, andere eifrig und voller Unternehmungsdrang und begannen, ihre Umgebung zu inspizieren. Sie merkten, dass die Marsluft sich wenig oder gar nicht von jener unterschied, die sie im Raumschiff eingeatmet hatten, und dass zur Stunde, da die Sonne noch immer von Westen her in das sonderbare Tal hineinschien, mäßig warme Temperaturen herrschten. Sie fanden sich in einer einzigartigen und fantastischen Umgebung wieder, die sich von jeder irdischen Landschaft in zahlreichen Einzelheiten deutlich unterschied. Den Untergrund bildete ein weicher, nachgiebiger Boden, ähnlich feuchtem Lös, der keinerlei Bewuchs durch Gras, Flechten, Pilze oder irgendwelche niederen Pflanzenarten aufwies. Das Blattwerk der riesenhaften Rankenpflanze mit den grotesk anmutenden, waagerechten Wedeln, die gewaltigen Federn ähnelten, hing in großer Höhe über dem Tal, gleich dem Laub urzeitlicher Lianengewächse. Es bebte unter dem Pulsieren der Stängel in der windstillen Luft. Nahebei ragte die gewaltige fleischfarbene Flanke des zentralen Pflanzenkopfes auf, der sich in Richtung der verborgenen Augen aufwärts neigte und zweifellos tief im Marsboden eingebettet war. Dicht vor die lebendige Masse hintretend, erkannten die Erdmänner, dass die Oberfläche von einem Netz aus millionenfachen Runzeln überzogen war, bedeckt von großen Vertiefungen, die an Hautporen unter dem Okular eines Hochleistungsmikroskops erinnerten. Die Männer führten ihre Untersuchung in ehrfürchtigem Schweigen durch, und eine Zeit lang fühlte sich niemand imstande, die außerordentlichen Schlussfolgerungen in Worte zu kleiden, zu denen die meisten von ihnen sich nunmehr gezwungen sahen. Gaillards Empfindungen grenzten ans Religiöse, während er über das kaum vorstellbare Ausmaß dieser außerirdischen Lebensform nachsann. In seinen Augen offenbarte sie Eigenschaften, die dem Göttlichen näher kamen als alles, was er bisher an jeglicher Inkarnation des Lebensprinzips hatte entdecken können. In ihr erblickte er die gemeinsame Apotheose des Tierischen und des Pflanzlichen. Der Organismus war derart vollkommen und universal, derart unabhängig von geringeren Lebensformen in seinem planetenumspannenden Wachstum. Er verströmte eine Ahnung schier unbegrenzter Langlebigkeit, wenn nicht gar Unsterblichkeit. Und welch ein geheimnisvolles und kosmisches Bewusstsein mochte er im Lauf der Jahrmillionen seiner Entwicklung erlangt haben? Welche übernatürlichen Sinne und Fähigkeiten mochte er wohl besitzen? Welche Kräfte und Möglichkeiten, jenseits dessen, was begrenztere, endlichere Lebensformen zu vollbringen in der Lage schienen? In geringerem Ausmaß waren viele von Gaiars Gefährten sich ähnlicher Empfindungen bewusst. Im Angesicht dieser ungeheuren, ehrfurchtgebietenden Anomalie vergaßen sie beinahe die ungelüfteten Geheimnisse des Raumschiffs und ihre Reise durch die nie zuvor durchkreuzten Weiten. Doch Stilton und seine konservativen Geistesbrüder unter den Gelehrten reagierten hochgradig empört auf die unerklärliche Natur des Ganzen. Wären sie religiös gewesen, hätten sie ihrem Gefühl der Kränkung und der Entrüstung durch die Feststellung Luft gemacht, dass der monströsen Pflanze, ebenso wie den beispiellosen Begebenheiten, an denen sie unfreiwilligen Anteil hatten, der Stempel ruchlosester Ketzerei und schändlichster Gotteslästerung anhaftete. Gresham, der seine Umgebung mit hoheitsvoller Befremdung inspiziert hatte, brach das Schweigen als erster. »Ich frage mich, wo die hiesige Regierung sitzt. Wer zur Hölle hat hier überhaupt offiziell das Sagen?« Heda, Mr. Gaiar, ihr Sternkundigen wisst doch so viel über den Mars. Gibt es denn kein amerikanisches Konsulat irgendwo an diesem gottverlassenen Flecken? Gaiar sah sich genötigt, den Bürgermeister dahingehend aufzuklären, dass auf dem Mars kein Konsulatsdienst existierte und die Regierungsform auf diesem Planeten sowie der offizielle Regierungssitz noch ungeklärt seien. Dennoch wäre ich nicht überrascht, wenn sich erwiese, dass wir uns in eben diesem Augenblick in der Gegenwart des alleinigen, unter einem mächtigen Herrscher über das Marsreich befinden. »Wie? Ich sehe niemanden«, knurrte Gresham und runzelte missfällig die Stirn, während er die Blättermassen und den gebirgsgleichen Kopf der Riesenpflanze mit Blicken abmaß. Der Sinn von Gaiars Bemerkung überstieg sein Begriffsvermögen. Gaiar nahm die fleischfarbene Flanke des Hauptes mit äußerst fasziniertem Interesse in Augenschein. Auf einer Seite bemerkte er etwas weiter entfernt eigentümliche Auswüchse, entweder nur rudimentär ausgebildet oder aber eingeschrumpft. Sie erinnerten ihn an schlaff herabhängende Hörner, so groß wie ein ausgewachsener Mensch. Ursprünglich mochten sie noch weitaus größer gewesen sein. Anscheinend hatte die Pflanze sie zu einem bestimmten, wenngleich unbekannten Zweck ausgebildet und wieder verkümmern lassen, nachdem sie diesen Zweck erfüllt hatten. Noch immer besaßen sie die unheimliche Anmutung halbmenschlicher Körperteile und Gliedmaßen, sonderbaren Anhängseln gleich, zur einen Hälfte Arm, zur anderen Tentakel, wohl irgendeiner unentdeckten marsianischen Tierart nachgebildet. Direkt unterhalb dieser Auswüchse erspähte Gaiar eine Ansammlung befremdlicher Metallwerkzeuge, sowie grobe Platten und formlose Barren desselben kupferähnlichen Metalls, aus dem das Raumschiff bestand. Irgendwie gemahnte die Stelle an eine aufgegebene Werft, obwohl keine Gerüste vorhanden waren, wie sie normalerweise beim Bau eines Schiffes zum Einsatz kam. In Gaiars Hirn dämmerte eine aberwitzige Ahnung der Wahrheit auf, während er die metallischen Überbleibsel betrachtete. Doch war er bei weitem zu überwältigt und beeindruckt von den kürzlichen Geschehnissen und von dem, was er dabei in Erfahrung gebracht oder gemutmaßt hatte, um den übrigen Forschern seine Schlussfolgerungen mitzuteilen. Inzwischen spazierte die ganze Gruppe auf der Lichtung umher, die sich in beide Richtungen mehrere hundert Meter weit ausdehnte. Einer der Astronomen, Philip Colton, dessen Steckenpferd die Botanik war, untersuchte die dicht gereihten Blätter der riesenhaften Kletterpflanzen mit einem Höchstmaß an Interesse und gleichzeitiger Verblüffung. Die Wedel oder Zweige bildeten sich ähnlich aus wie Fiederblätter, gesäumt von Nadeln, denen ein langer, seidiger Flaum entspross. Jede dieser Nadeln maß gut einen Meter in der Länge, etwa 10 Zentimeter in der Breite und schien von hohler, röhrenartiger Beschaffenheit zu sein. Die Wedel entsprossen der Hauptranke in regelmäßigen Reihen, durchstießen die Luft wie ein waagerechter Wald und reichten in ihrer dichten, schuppenartigen Anordnung bis zum Boden hinab. Colton zückte ein Taschenmesser und probierte, ein Stück aus einem der Fiederblätter herauszuschneiden. Bei der ersten leichten Berührung der scharfen Klinge zuckte der gesamte Wedel heftig zurück. Gleich darauf schwang er wieder nach vorn und versetzte Colton einen furchtbaren Hieb, der ihn zu Boden warf und das Messer, das er in der Hand gehalten hatte, viele Meter weit fortschleuderte. Hätte auf dem Mars nicht eine geringere Schwerkraft geherrscht, wäre der Sturz für Colton wahrscheinlich verheerend ausgegangen. So aber lag er blessiert und atemlos da und starrte mit ulkiger Verblüffung auf den großen Wedel, der wie zuvor zwischen seinen Nachbarn hing und keinerlei Bewegung mehr bezeigte, außer jenem eigenartigen Beben infolge des rhythmischen Pochens der Ranke, mit welcher er verwachsen war. Coltons Ungemach war seinen Kollegen nicht entgangen. Und plötzlich, als habe der Vorfall ihre Zungen gelöst, hob unter ihnen ein vielstimmiges Palaver an. Nun konnte niemand mehr daran zweifeln, dass das Gewächs von Leben oder einem Halbleben erfüllt war. Selbst der aufgebrachte und zornerfüllte Stilton, nach dessen Auffassung die Verletzung der heiligsten Gesetze wissenschaftlicher Honorigkeit drohte, sah sich zu dem Eingeständnis gezwungen, dass ein biologisches Rätsel vorlag. Ein Rätsel, das sich mit den Begriffen althergebrachter Morphologie nicht erklären ließ. Gaillard, dem an der Debatte wenig lag und der sich lieber mit eigenen Überlegungen und Mutmaßungen beschäftigte, hielt den Blick weiter auf das pulsierende Gewächs gerichtet. Er stand ein wenig abseits von den anderen, dichter an der fleischartigen und von Poren bedeckten Flanke des großen Hauptes. Während er darauf blickte, sah er, wie abrupt etwa anderthalb Meter über dem Boden etwas aus der Oberfläche hervorzukeimen begann, das wie eine neue Ranke anmutete. Es wuchs wie in einem Zeitrafferfilm, wurde zusehends länger und dicker und lief in einen knollenartigen Knoten aus. Der Knoten wurde bald zu einem umfänglichen Gebilde, leicht in sich eingerollt, dessen Umrisse Gaillard irritierten und unter Spannung setzten. Ähnelten sie doch etwas, das er schon einmal gesehen hatte, ohne dass ihm einfallen wollte, wann oder wo. Es wies eine bizarre Andeutung im Entstehen begriffener Gliedmaßen auf, die sich schon bald deutlicher abzeichneten. Und dann wurde Gaillard schockartig bewusst, dass das Gewächs einem menschlichen Fötus glich. Sein unwillkürlicher Ausruf der Verwunderung lockte andere herbei, und im Nu stand die ganze Gruppe um ihn versammelt und verfolgte mit angehaltenem Atem die unglaubliche Entfaltung des neuen Auswuchses. Er bildete zwei wohlgeformte Beine aus, die nun auf dem Boden standen und mittels ihrer fünfzehigen Füße den aufrechten Körper trugen, dessen Menschenkopf und Menschenarme voll entwickelt zu sein schienen, aber noch nicht die Größe eines Erwachsenen aufwiesen. Der Entwicklungsprozess schritt voran. Zugleich erschienen wollartige Fäden auf dem Rumpf, den Armen und Beinen, als werde der Körper zügig in einen riesenhaften Kokon eingesponnen. Hände und Hals blieben frei, doch um die Füße bildete sich ein andersartiger Überzug, der grünem Leder immer mehr ähnelte. Als das Kokongespinst dichter und dunkler wurde und einem eisengrauen Farbton sowie leidlich modegerechte Umrisse annahm, wurde offensichtlich, dass sich die Gestalt in Kleider hüllte, so wie die Männer von der Erde sie trugen, vermutlich um menschlichen Vorstellungen von Sittlichkeit zu genügen. Ein unglaublicher Anblick. Und seltsamer und noch unfassbarer als alles andere war, wie vertraut das Gesicht der noch immer wachsenden Gestalt Gaillard und seinen Gefährten allmählich vorkam. Gaillard hatte das Gefühl, in einen Spiegel zu blicken, glich doch das Gesicht in allen wesentlichen Merkmalen seinem eigenen. Die Kleider und Schuhe boten naturgetreue Nachbildungen derer, die er selbst trug. Bis hin zu den Fingerspitzen glich jedes Glied und jeder Körperteil dieses außerordentlichen Geschöpfes seinen eigenen. Wissenschaftler erkannten, dass der Wachstumsprozess offenbar abgeschlossen war. Die Gestalt stand vor ihnen, mit geschlossenen Augen und einer etwas leeren und ausdruckslosen Miene, ähnlich jemandem, der noch nicht erwacht ist. Noch immer blieb sie mittels einer dicken Ranke mit dem atmenden, gebirgsgroßen Auswuchs verbunden. Und diese Ranke entsprang der Basis des Gehirns wie eine eigentümlich fehlplatzierte Nabelschnur. Die Gestalt schlug die Augen auf und richtete einen langen, festen, rätselhaften Blick auf Gaillard, wodurch sich der Schock und die Benommenheit, die jener empfand, nur noch vertieften. Diesem Blick standzuhalten, erfüllte Gaillard mit dem unheimlichsten Gefühl, das man sich überhaupt vorstellen kann. Mit dem Gefühl, dem eigenen alter Ego gegenüberzustehen, einem Doppelgänger, dem zugleich die Seele oder der Geist einer außerirdischen und gewaltigeren Wesenheit innewohnt. Die abgründigen Augen erweckten dieselbe Empfindung eines tiefen und wunderbaren Mysteriums in ihm, das bereits die riesigen Sehorgane aus Tau oder Kristall im Haupt der Pflanze hervorgerufen hatten. Die Gestalt hob ihre rechte Hand und schien ihn zu sich zu winken. Gaillard schritt langsam vorwärts, bis er und sein übernatürlicher Doppelgänger einander Auge in Auge gegenüberstanden. Sodann legte das sonderbare Wesen die Hand auf seine Stirn. Und vom nämlichen Moment an schien es, als unterliege Gaillard einem hypnotischen Bann. Fast ohne sein willentliches Zutun und zu einem Zweck, den zu begreifen ihm noch verwehrt blieb, begann er zu sprechen. Und die Gestalt sprach seine Worte nach, wobei sie jede Einzelheit seines Tonfalls und seines Sprechduktus exakt nachahmte. Zahlreiche Minuten verstrichen, ohne dass Gaillard begriff, was es mit dieser eigenartigen Zwiesprache auf sich hatte. Doch dann wurde sein Sinn wieder klar, und er erkannte, dass er der Gestalt Unterricht in englischer Sprache erteilte. In einem steten, ununterbrochenen Strom floss ihm der Hauptwortschatz des Englischen von den Lippen, ebenso die grammatikalischen Regeln. Und irgendwie, dank eines Wunders übermenschlicher Intelligenz, wurde alles, was er sagte, von seinem Gesprächspartner verstanden und verinnerlicht. Dieser Vorgang musste Stunden beansprucht haben. Mittlerweile neigte die Sonne des Mars sich den ausgezackten Wellen aus Laubwerk entgegen. Benommen und erschöpft begriff Gaillard, dass der Unterricht beendet war, denn das Wesen löste die Hand von seiner Stirn und redete ihn in kultiviertem, wohlklingendem Englisch an. Sei bedankt. Ich habe alles gelernt, was ich zum Zweck sprachlicher Verständigung wissen muss. Wenn du und deine Kollegen mir nun zuhören wollt, werde ich alles erklären, was euch vor Rätsel gestellt hat, und die Gründe erläutern, warum ihr von eurer eigenen Welt zu den Ufern eines fremden Planeten gebracht wurdet. Wie traumgefangen und kaum fähig zu glauben, was ihre eigenen Sinne ihnen an Fantastischem zumuteten, jedoch ohne es leugnen oder abtun zu können, lauschten die Männer, während Gaillards staunenswerter Doppelgänger fortfuhr. Das Wesen, durch welches ich zu euch spreche und welches einem Mitglied eurer Gruppe nachempfunden wurde, ist bloß ein besonderes Organ, das ich ausgebildet habe, um mit euch kommunizieren zu können. Ich selbst, der ich es mit Leben beseele, ich selbst, der ich in mir die bedeutendsten Fähigkeiten und Kräfte jener zwei Sphären des Lebens vereine, die euch als die Tier- und die Pflanzenwelt bekannt sind, ich selbst, der ich über das allumfassende Wesen und die Unsterblichkeit eines Gottes verfüge, ich hatte es zu keinem Zeitpunkt meiner bisherigen Existenz nötig, mich verbaler Verständigung oder einer formalen Sprache zu bedienen. Da ich aber sämtliche Möglichkeiten evolutionärer Entwicklung in mir berge und zudem über Geisteskräfte gebiete, die an Allwissenheit grenzen, war es mir ein leichtes, diese neue Fähigkeit zu erwerben. Ich selbst bin es gewesen, der unter Einsatz anderer Spezialorgane, die ich zu diesem Zweck ausgebildet habe, das Raumfahrzeug erschuf, das auf eurem Planeten landete und anschließend eine Menschengruppe zu mir brachte, die wie von mir vorhergesehen zum größten Teil aus Vertretern verschiedener Wissenschaftsgebiete besteht. Die Erschaffung des Raumschiffs wie auch die Methode seiner Lenkung werden verständlich, wenn ich euch wissen lasse, dass ich zahlreiche kosmische Kräfte beherrsche, die über Strahlen und Energien hinausgehen, welche irdischen Gelehrten bekannt sind. Diese Kräfte beziehe ich nach Belieben aus dem Planeten, dem Erdreich oder dem Weltraum. Ja, sogar von fernen Sternen oder Galaxien vermag ich sie mir anzueignen. Das Raumschiff wurde aus einem Metall gefertigt, welches ich aus Molekülen fügte, die wahllos durch die Atmosphäre treiben. Und ich benutzte gebündelte Sonnenstrahlen, um die Temperatur zu erzielen, bei welcher diese Metalle zu einem einzigen großen Blech gegossen wurden. Die Kraft, durch die das Raumschiff angetrieben und gesteuert wurde, ist eine ultraelektrische Energie, deren genaue Beschaffenheit ich nicht zu erläutern gedenke. Doch so viel sei gesagt, dass sie mit der physikalischen Grundkraft der Gravitation zusammenhängt und ebenso mit einigen Strahlungseigenschaften des interstellaren Raums, welche sich mit keinem der Instrumente, über die ihr verfügt, nachweisen lassen. Im Inneren des Schiffes stellte ich eine Schwerkraft her, die derjenigen des Mars entspricht, und versorgte es mit Wasser und Luft vom Mars sowie mit chemisch hergestellten Nahrungsmitteln, um euch während der Reise an die Bedingungen zu gewöhnen, die hier vorherrschen. Ich bin, wie ihr bereits vermutet habt, der einzige Bewohner dieses Planeten. Zwar könnte ich mich bei Bedarf vervielfältigen, doch bislang habe ich das aus Gründen, die euch schon bald begreiflich sein werden, nicht als wünschenswert erachtet. Umfassend und vollkommen wie ich bin, genüge ich mir selbst und bedarf nicht der Gesellschaft anderer Wesenheiten. Vor langer Zeit sah ich mich gezwungen, um meiner eigenen Annehmlichkeit und Sicherheit willen, einige konkurrierende Pflanzenarten auszumerzen und desgleichen mehrere Tierarten, die dem Menschengeschlecht eures Planeten entfernt ähnelten und mir im Laufe ihrer Evolution lästig, ja sogar gefährlich wurden. Mit meinen beiden großen Augen, die über ein Auflösungsvermögen verfügen, das die Leistung eurer stärksten Teleskope übertrifft, habe ich während der Marsnächte die Erde und weitere Planeten beobachtet und viel über die Bedingungen in Erfahrung gebracht, die auf jeder dieser Welten vorherrschen. Das Leben auf eurem Planeten, eure Geschichte und der Entwicklungsstand eurer Zivilisation waren in vielerlei Hinsicht ein offenes Buch für mich. Ebenso habe ich eine genaue Vorstellung von den Gegebenheiten der Geologie, der Fauna und der Flora eures Himmelskörpers gewonnen. Ich bin über eure Unvollkommenheit, eure gesellschaftliche Ungleichheit und eure soziale Ungerechtigkeit ebenso im Bilde wie über die vielfachen Mängel und Leiden, denen ihr unterworfen seid, weil die Ausdrucksform eures Lebensprinzips in mannigfaltige, widerspruchsvolle Einzelwesenheiten aufgespalten wurde. Von allen Übeln und Fehlern dieser Art bin ich unberührt. Ich habe nahezu unbegrenztes Wissen erworben und unumschränkte Herrschaft erlangt. Im gesamten Universum gibt es nichts mehr, das ich fürchten müsste. Außer einem. Die langsame, aber unaufhaltsame Austrocknung, welcher der Mars ebenso unterliegt wie alle anderen alternden Planeten. Diesen Austrocknungsvorgang vermag ich nicht zu verlangsamen, ausgenommen auf begrenzte und unvollkommene Art, und ich sah mich bereits gezwungen, vielerorts das Grundwasser des Planeten anzuzapfen. Zwar könnte ich ausschließlich von Luft und Sonne leben, doch bedarf es des Wassers, um die nährenden Eigenschaften der Atmosphäre zu erhalten. Ohne diese würde ich im Laufe der Zeit meine Unsterblichkeit einbüßen. Meine gigantischen Stängel drohten zu schrumpfen und zu verkümmern, und meine zahllosen, gewaltigen Blätter würden verdorren, weil sie des Lebenssaftes entbehrten. Euer Planet ist noch jung. Er besitzt eine Überfülle an Meeren und Flüssen und mit Feuchtigkeit gesättigter Luft. Ihr besitzt mehr als nötig von dem Element, dessen ich ermangele. Und ich habe euch als repräsentative Vertreter der menschlichen Rasse hierher gebracht, um einen Tausch vorzuschlagen, der sowohl euch wie auch mir nur zum Vorteil gereichen kann. Als Gegenleistung für einen geringen Anteil des Wassers auf eurem Planeten biete ich euch die Geheimnisse ewigen Lebens und unbegrenzter Energieversorgung an. Außerdem bin ich bereit, euch zu lehren, wie ihr eure gesellschaftlichen Missstände überwinden und zur vollkommenen Herrschaft über die Lebenswelt auf eurem Planeten gelangen könnt. Aufgrund meiner Größe und meiner Schäfte und Ranken, die den Äquator des Mars umfangen und selbst bis zu den Polen reichen, wäre es mir unmöglich, meinen Heimatplaneten zu verlassen. Doch will ich euch beibringen, die übrigen Planeten zu besiedeln und den tieferen Kosmos zu erforschen. Um diese verschiedenen Vorhaben zu verwirklichen, schlage ich den Abschluss eines interplanetarischen Abkommens und ein dauerhaftes Bündnis zwischen mir und den Völkern der Erde vor. Überdenkt mein Angebot gut, denn diese Gelegenheit ist einmalig. Sie wird sich nicht noch einmal bieten. Verglichen mit den Menschen bin ich wie ein Gott im Verhältnis zu Insekten. Ich kann euch unschätzbare Geschenke zuteil werden lassen. Im Gegenzug erbitte ich lediglich, dass ihr unter meiner Anleitung einige Transmitterstationen auf der Erde errichtet, die mit einer übermächtigen Wellenlänge arbeiten, welche es gestattet, die wesentlichen Bestandteile des Seewassers, jedoch ohne den unerwünschten Salzgehalt, auf den Mars zu teleportieren. Der somit entzogene Flüssigkeitsanteil wird wenig oder gar keine Auswirkung auf eure Meeresspiegel oder den Feuchtigkeitsgehalt eurer Luft haben. Doch für mich bedeutet er die Garantie ewig währenden Lebens. Die Gestalt beendete ihre lange Ansprache. Sie stand da und blickte die Männer von der Erde in höflichem und ein wenig rätselhaftem Schweigen an. Offenkundig harrte sie eine Antwort. Wie zu erwarten, fielen die Empfindungen, mit denen die Delegationsangehörigen dieser bemerkenswerten Mitteilung lauschten, alles andere als übereinstimmend aus. Über bloße Überraschung oder Verblüffung waren die Männer längst hinaus, denn Wunder hatte sich auf Wunder gehäuft, bis ihre Hirne vor lauter Staunen wie betäubt schien. Sie hatten einen Punkt erreicht, an dem sie die Erschaffung einer menschenähnlichen Gestalt, die wie ein Mensch zu sprechen vermochte, für völlig selbstverständlich hielten. Doch das Ansinnen, welches das Pflanzenwesen ihnen mit Hilfe seines menschenförmigen Organs unterbreitet hatte, war etwas völlig anderes. Es schlug höchst unterschiedliche Seiten in den Gemütern der Wissenschaftler, des Bürgermeisters und des Polizeichefs an. Gaia, der diesem Vorschlag mit Hirn und Herz zustimmte und sich auch mehr und mehr im Gleichklang mit der Marswesenheit fühlte, war bereit, sofort einzuwilligen und auch im Namen seiner Gefährten zu versprechen, dass sie das angebotene Abkommen und Vorhaben allesamt nach Kräften fördern würden. Doch sah er sich genötigt, den Marsbewohner darauf hinzuweisen, dass die Gruppe selbst dann, falls ihre Zustimmung einmütig ausfiel, nicht bevollmächtigt war, bei der Knüpfung des geplanten Bündnisses stellvertretend für die Erdbevölkerung zu handeln, dass sie das Angebot höchstens den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika und anderer irdischer Nationen unterbreiten konnten. Nach kurzer Beratschlagung sprach sich die Hälfte der Wissenschaftler für den Plan aus und erklärte sich willens, ihn nach Kräften zu fördern. Sie versprachen, vielleicht ein wenig zu voreilig, dass der Einfluss der berühmten Wissenschaftler Verstärkung durch den Einfluss der Weltpresse erhalten werde. Stilton und die übrigen Dogmatiker der Gruppe wandten sich heftig, ja wutschnaubend dagegen und wiesen es von sich, das Angebot der Marskreatur auch nur einen Augenblick lang in Betracht zu ziehen. Jeder Vertrag und jede Vereinbarung dieser Art, beharrten sie, sei in keiner Weise erwünscht und in höchstem Maß ungebührlich. Es käme für die Nationen der Erde überhaupt nicht in Frage, in derart fragwürdige Verstrickungen einzuwilligen oder Handelsbeziehungen mit einem Gebilde wie dem Pflanzenungeheuer einzugehen, welchem kein rechtmäßiger biologischer Status zukomme. Es sei unvorstellbar, dass in bewährten Bahnen denkende, geistig zurechnungsfähige Wissenschaftler eine derart anrüchige Sache unterstützten. Zudem glaubten sie, dass der ganzen Angelegenheit ein Beigeschmack von Täuschung und Betrug anhaftete. Und überhaupt bewege sie sich viel zu weit abseits des Gewohnten, um gebilligt oder anders als ablehnend beurteilt zu werden. Die beiden Fraktionen entzweiten sich endgültig, als Stilton im Verlauf eines hitzigen Wortwechsels Gaia und die übrigen Verfechter einer Einigung mit dem Marswesen als Verräter an der Menschheit und als intellektuelle Bolschewisten brandmarkte, deren Anschauungen die Redlichkeit menschlichen Denkens untergrüben. Gresham und Paulson, von Berufswegen konservativ, vertraten Recht und Ordnung auch auf dem Gebiet des Denkens. Daher schied sich die Gruppe zu etwa gleichen Teilen in jene, die das Angebot des Marswesens annehmen wollten, und in deren Kontrahenten, die es mehr oder weniger argwöhnisch und entrüstet von sich wiesen. Während dieser heftigen Auseinandersetzung war die Sonne hinter den hohen Wellen aus Laubwerk versunken. Und frostige Kühle, wie auf einem halböden Planeten mit dünnerer Luft erwartbar, hauchte bereits die zartrosa Dämmerung an. Die Wissenschaftler begannen zu frieren, und das körperliche Unbehagen, das sie zunehmend verspürten, lenkte ihre Gedanken vom Diskussionsthema ab. Da vernahmen sie die Stimme des absonderlichen Männleins im Zwielicht. »Ich kann euch verschiedene Unterkünfte für diese Nacht, wie auch für die gesamte Dauer eures Aufenthalts auf dem Mars bieten. Das Raumschiff ist beleuchtet und warm und mit allem ausgestattet, dessen ihr bedürft. Außerdem liefere ich euch einen weiteren Beweis meiner Gastlichkeit. Werft einen Blick unter mein Laub, knapp zu eurer Rechten, wo ich gerade eine Unterkunft herrichte, die nicht weniger geräumig und bequem ist als das Raumfahrzeug. Eine Unterkunft, die dazu beiträgt, euch einen Begriff von der Vielfalt meiner Macht und meiner Möglichkeiten zu vermitteln.« Die Männer von der Erde sahen, dass das Raumschiff hell erleuchtet war und seine violetten Fenster in einem fantastischen, amethystfarbenen Glanz erstrahlten. Dann bemerkten sie unter dem nahegelegenen Blattwerk einen noch seltsameren Schein, der mit einem radioaktiven oder lumineszenten Glühen von den großen Blättern selbst auszugehen schien. Sogar dort, wo sie standen, spürten sie eine wohltuende Wärme, welche die Kälte, die die Luft erfüllte, abzumildern schien. Und als sie näher an den Ausgangspunkt dieses Phänomens herantraten, erkannten sie, dass das dichte Blattwerk sich zu einem geräumigen Alkoven emporgewölbt hatte. Der Boden unter diesem Laubdach war von einem gewebeartigen Material in gedämpften Farben bedeckt, das sich dick und nachgiebig anfühlte, einer bequemen Matratze gleich. Krüge mit Trinkbarem und Teller voller Speisen standen auf niedrigen Tischen bereit, und die Luft in dem Alkoven wirkte so mild wie die einer Frühlingsnacht in subtropischen Gefilden. Gaia und die übrigen Mitglieder der Pro-Mars-Fraktion empfanden tiefe Ehrfurcht und Staunen und waren geneigt, das Obdach dieser wundersamen Herberge unverzüglich in Anspruch zu nehmen. Die Gegenfraktion jedoch verschmähte solcher Art Kost und Logis, denn sie erachteten beides als Teufelswerk. Die Kälte machte ihnen sehr zu schaffen. Mit klappernden Zähnen und schlotternden Gliedern stapften sie eine Zeit lang unter freiem Himmel auf und ab, doch schließlich trieb die Kälte sie dazu, Unterschlupf im gastfreundlichen Hafen des Raumflugzeugs zu suchen, was sie aufgrund einer sonderbar verqueren Logik als das geringere von zwei Übeln erachteten. Die anderen bedienten sich an dem scheinbar von Geisterhand angerichteten Buffet und ließen sich danach auf dem matratzenartigen Untergrund nieder. Sie fühlten sich außerordentlich gelabt von der Flüssigkeit aus den Krügen, die kein Wasser war, sondern einem roséfarbenen, aromatischen Wein ähnelte. Die Esswaren, die reinste Ambrosia, schmeckten besser als die Speisen, die sie während der Reise im Raumflugzeug genossen hatten. In dem überreizten und stark erregten Zustand, in dem sie sich infolge ihrer Erlebnisse befanden, rechnete keiner damit, schlafen zu können. Die ungewohnte Luft, die geringere Schwerkraft, die unbekannten Strahlungseinflüsse des fremden Bodens erschienen ebenso wie die ungewöhnliche Reise und die wundersamen Entdeckungen und Offenbarungen des Tages überaus aufwühlend und bewirkten, dass Geist und Körper spürbar aus dem Gleichgewicht gerieten. Dennoch fielen Gaia und seine Gefährten, kaum da sie sich hingelegt hatten, in einen tiefen und traumlosen Schlummer. Möglicherweise hatten die flüssigen und festen Erfrischungen, die sie zu sich genommen hatten, mit dazu beigetragen. Oder es lag ein einschläfernder, hypnotischer Wirkstoff in der Luft, den die riesigen Blätter absonderten oder den das Gehirn des Pflanzengottes verströmte. Den Anhängern der Gegenpartei erging es in dieser Hinsicht weniger gut. Ihr Schlaf verlief seicht und unruhig, und immer wieder fuhren sie daraus empor. Die meisten von ihnen hatten nur sehr spärlich von den im Raumschiff angebotenen Nahrungsmitteln gekostet. Besonders Stilton verschmähte es, überhaupt etwas zu trinken und zu essen. Zudem trug ihre feindselige Einstellung gegenüber dem Pflanzengott fraglos dazu bei, sie stärker gegenüber der hypnotischen Macht zu feien, die er eventuell ausübte. Auf jeden Fall wurden ihnen nicht die Annehmlichkeiten zuteil, derer die anderen sich erfreuten. Kurz vor Sonnenaufgang, als der Mars noch immer ins Zwielicht der Dämmerung gehüllt war, doch auch vom schwachen Schein der beiden kleinen Monde, Phobos und Deimos, beglänzt wurde, erhob Stilton sich von der weichen Liege, auf der er sich die ganze Nacht hindurch unruhig hin und her geworfen hatte. Ohne sich von der früheren schmerzhaften Lektion abschrecken zu lassen, begann er abermals damit, an den Bedienelementen des Raumschiffs herumzuprobieren. Zu seiner Überraschung entdeckte er, dass die eigentümlich geformten Regler seinen Fingern keinen Widerstand mehr entgegensetzten. Er vermochte, sie beliebig zu bewegen und zu verstellen. Und schon bald fand er heraus, nach welchem Prinzip sie funktionierten und sah sich in der Lage, das Raumflugzeug zu starten und zu steuern. Herbeigelockt von seinem Triumphschrei umdrängten ihn seine Gefährten. Alle waren jetzt hellwach und euphorisch, hegten sie doch die ungestüme Hoffnung, dem Mars und der Herrschaft des Pflanzenungeheuers entrinnen zu können. Von dieser Hoffnung angespornt und voller Furcht, der Marsherrscher könne seine übersinnliche Kontrolle über die Steuerung zurückgewinnen, stiegen sie ungehindert von der düsteren Lichtung zum Firmament des Mars empor und nahmen Kurs auf das grün leuchtende Erdgestirn, das sie inmitten der fremden Himmelskonstellationen ausgemacht hatten. Als die Flüchtenden einen letzten Blick zurückwarfen, sahen sie die riesenhaften Augen des Marsherrschers. Im Dunkeln glichen sie klaren, bläulich glimmenden Teichen und ihr unheimlicher Blick schien die Flüchtenden zu verfolgen. Diese erbebten vor Angst, zurückgerufen und abermals ergriffen zu werden. Doch aus irgendeinem unerfindlichen Grund war es ihnen vergönnt, ihren Kurs Richtung Erde beizubehalten. Dennoch wurde es eine ziemlich katastrophenreiche Reise. Stiltons unbeholfene Lenkung des Schiffes ersetzte das halb gottgleiche Wissen und Geschick der Marskreatur nur höchst ungenügend. Mehr als einmal stieß das Gefährt mit Meteoroiden zusammen. Zum Glück besaß keiner davon genügend Masse, um die Raumschiffhülle zu durchschlagen. Und als sie viele Stunden später die Erde erreichten, verschätzte Stilton sich bei der Abstiegsgeschwindigkeit. Das Fluggerät sackte schrecklich schnell ab und entging der Zerstörung nur, weil es in den Nordatlantik klatschte. Der Aufprall machte das Gefährt fluguntauglich und die meisten seiner Insassen wurden schwer verwundet und verloren das Bewusstsein. Tagelang trieben sie richtungslos auf hoher See dahin. Dann wurde der kupferrot schimmernde Rumpf von einem auf Nordkurs kreuzenden Passagierschiff gesichtet und in den Hafen von Lissabon geschleppt. Hier gingen die Wissenschaftler von Bord und kehrten in die USA zurück, nachdem sie Vertretern der Weltpresse ausführlich ihre Abenteuer geschildert und allen Menschen der Erde eine feierliche Warnung vor den zersetzenden Plänen und infamen Vorschlägen des außerirdischen Monstergeschöpfs übermittelt hatten. Das Aufsehen, das die Rückkehr der Männer und ihre Mitteilungen erregten, war enorm. Eine Welle ungeheurer Angst und Panik, zum Teil ausgelöst von der uralten menschlichen Furcht vor dem Unbekannten, schwappte augenblicklich über sämtliche Länder der Erde hinweg. Und die finsteren Hirne der Menschen gebaren schemenhaften Hydren gleich, gestaltlose, übertriebene Schrecken. Stilton und seine Gesinnungsgenossen fachten diese Ängste unermüdlich an. Mit ihren Brandreden bewirkten sie eine weltweite Welle der Voreingenommenheit, der sturen Ablehnung und blinden Feindseligkeit gegenüber dem Marswesen. Sie zogen so viele Vertreter der wissenschaftlichen Zunft auf ihre Seite, wie sie konnten. Also all jene, die dachten wie sie selbst, sowie weitere, die sich vom Autoritätsdruck einschüchtern oder gefügig machen ließen. Außerdem versuchten sie überaus erfolgreich, die Kräfte der Weltpolitik zu einer starken Front zu einen und somit sicherzustellen, dass alle künftigen Angebote des Marswesens für ein Bündnis zurückgewiesen würden. Bei dieser Zusammenrottung der Gegenkräfte, bei einem solchen Aufmarsch menschlicher Rückschrittlichkeit und Engstirnigkeit und Unvernunft, blieb natürlich das religiöse Element nicht lange fern. Der Anspruch auf göttliche Weisheit und Macht, den das Marswesen erhoben hatte, war etwas, worauf sämtliche irdischen Konfessionen, Christen ebenso wie Moslems, Buddhisten und Hindus ebenso wie Voodoo-Anhänger sich begierig stürzten, um es als ungeheuerliche Blasphemie zu brandmarken. Das Heidnische solcher Ansprüche und die Bedrohung durch einen eher pflanzlichen als menschlichen Gott samt dazugehörigem Kult, der auf der Erde Einzug zu halten drohte, durften keinen Augenblick lang geduldet werden. Kalif und Papst, Lama und Imam, Pastoren und Mahatma, alle machten gemeinsam Front gegen den außerirdischen Götzen. Auch die machthabenden politischen Kräfte argwöhnten, hinter dem Angebot der Kreatur vom Mars verberge sich der bolschewistische Versuch, einer utopischen Gesellschaftsform auf Erden zum Sieg zu verhelfen. Desgleichen wähnten die Interessen des Geldes, des Handels und der Industrie darin eine Bedrohung der Wohlfahrt und der wirtschaftlichen Stabilität. Kurzum, jeder Sektor menschlichen Lebens und Regens fand sich in der Gegenbewegung einflussreich vertreten. Mittlerweile waren Gaillard und seine ebenfalls auf dem Mars zurückgebliebenen Gefährten aus dem Schlaf erwacht. Das phosphoreszierende Leuchten des Blätterdachs hatte der goldfarbenen Glut der Morgendämmerung Platz gemacht. Die Männer merkten, dass sie den Alkoven problemlos verlassen konnten, denn draußen auf der Lichtung hatten die Strahlen der aufgehenden Sonne die Luft rasch erwärmt. Noch bevor ihnen das Fehlen des kupferroten Raumschiffs auffiel, wurden sie seitens des menschenförmigen Organs der großen Pflanze von seinem Abflug in Kenntnis gesetzt. Dieses Wesen schien im Unterschied zu seinen menschlichen Urbildern frei von Ermüdung, und es hatte die ganze Nacht über aufrecht an der fleischigen Wand gelehnt, mit der es verbunden war. Nun sprach es wie folgt zu den Männern von der Erde: Aus nur mir bekannten Gründen habe ich keinen Versuch unternommen, die Flucht eurer Artgenossen zu vereiteln, die in ihrer verblendeten Gegnerschaft mir gegenüber mehr als unbrauchbar für mich wären und deren Anwesenheit sich nur als störend für das Einvernehmen erweist, das zwischen euch und mir vorherrschen sollte. Sie werden die Erde erreichen und versuchen, die Erdbewohner vor mir zu warnen und ihren Verstand gegenüber meinem segensreichen Anerbieten zu vergiften. Dass es so kommt, lässt sich leider nicht verhindern. Diese Aufhetzung fände ohnehin statt, auch wenn ich die Flüchtigen zum Mars zurückholen würde oder ihren Flug mittels meiner Fernlenkung vom Kurs abbrächte und sie auf eine ewige Odyssee durch den leeren Raum zwischen den Planeten schickte. Ich habe erkannt, dass es viel Ignoranz, Scheuklappendenken und blinden Eigennutz zu überwinden gilt, ehe das allüberstrahlende Licht, das ich zu verschenken habe, die Dunkelheit vertreiben kann, die im Geist der Erdbewohner vorherrscht. Ich gedenke, euch einige Tage lang hier zu behalten und währenddessen gründlich in die Geheimnisse meiner alles überragenden Weisheit einzuweihen. Ebenso werde ich euch mit erstaunlichen Kräften ausstatten, die dazu dienen, den Nationen der Erde meine grenzenlose Überlegenheit zu verdeutlichen. Alsdann werde ich euch als meine Botschafter zurück zur Erde entsenden. Und obwohl ihr auf großen Widerstand seitens eurer Mitmenschen treffen werdet, wird meine Sache letztendlich obsiegen, dank des unfehlbaren Beistands durch Wahrheit und Wissenschaft. Gaia und seine Genossen vernahmen diese Mitteilung, ebenso wie viele weitere, die darauf folgten, mit tiefstem Respekt und einer geradezu religiösen Ehrerbietung. Mehr und mehr gelangten sie zu der Überzeugung, dass sie sich im Angesicht eines höheren und gewaltigeren Wesens befanden, als es der Mensch war, dass der Geist, der solcher Art durch das Medium eines menschenähnlichen Gebildes zu ihnen sprach, eine nahezu unerschöpfliche Fülle und Tiefe aufwies, und zahlreiche Merkmale des Unendlichen und mehr als nur ein Attribut des Göttlichen besaß. Trotz der agnostischen Weltanschauung, welcher die meisten von ihnen aufgrund ihrer Veranlagung oder ihrer Ausbildung anhingen, begannen sie, diesem staunenswerten Pflanzenherrscher so etwas wie Anbetung entgegenzubringen. Mit einem Gestus der Unterordnung, wenn nicht gar der Unterwerfung, kosteten sie von den Früchten eines Wissens, das während endloser Zeiträume erworben worden war, und sahen sich während der Lektionen, die das große Wesen ihnen erteilte, in die ewigen Geheimnisse eingeweiht, welche die Gesetze und das Leben und die Kräfte des Kosmos umgaben. Die Erleuchtung, die ihnen dergestalt zuteil wurde, schien so schlicht wie esoterisch. Der Pflanzenherrscher begann, indem er ausführlich bei der monistischen Natur aller Phänomene der Materie, des Lichtes, der Farbe, des Schalls, der Elektrizität, der Schwerkraft und aller weiteren Strahlungsformen und ebenso der Zeit und des Raums verweilte. Sie alle, lehrte er, stellten lediglich verschiedene Erscheinungsformen dar, in denen ein einziges Urprinzip oder ein einziger Urstoff sich offenbare. Sodann wurden die Zuhörer darin unterwiesen, wie sich mit Hilfe recht einfacher chemischer Methoden zahlreiche Energieformen nutzbar machen ließen, die menschliche Sinne oder Geräte bislang nicht erfasst hatten. Auch machte sie die Kreatur mit der wunderbaren Kraft vertraut, die sich durch Brechung der ultravioletten und infraroten Strahlen des visuellen Spektrums mittels bestimmter lichtempfindlich gemachter Grundstoffe freisetzen ließ. In hochkonzentrierter Form konnte diese Kraft dazu dienen, die Molekularstruktur materieller Objekte aufzulösen und neu zusammenzusetzen. Sie lernten, Maschinen herzustellen, die Vernichtungs- und Umwandlungsstrahlen aussandten. Dann lernten sie, diese unbekannten Strahlen, welche selbst die sogenannten kosmischen Strahlen an Wirkkraft übertrafen, zur Erneuerung menschlichen Gewebes und für den Sieg über Krankheit und Alter einzusetzen. Während er sie in all diesen Dingen unterwies, konstruierte der Pflanzenherrscher ein weiteres Raumfahrzeug, das die Männer von der Erde auf ihren Heimatplaneten zurückbringen sollte, damit sie ihren Mitmenschen das Evangelium des Marswesens predigen konnten. Die Erschaffung dieses Gefährts, dessen Rumpfplatten und Träger vor den Augen der Männer förmlich aus dem Nichts erwuchsen, stellte eine angewandte Lektion in der Nutzbarmachung arkaner Naturkräfte dar. Atome, die sich zu den erforderlichen Legierungen vereinten, wurden durch das Spiel unsichtbarer magnetischer Strahlen aus dem Weltall zusammengezogen. Die so gewonnenen Legierungen wurden in einer Atmosphärenschicht mit besonderen lichtbrechenden Eigenschaften durch gebündelte Sonnenstrahlen zum Schmelzen gebracht. Das flüssige Metall schließlich ließ sich so rasch in die gewünschte Form bringen wie die Flasche, die vor dem Rohr des Glasbläsers wie von selbst Gestalt annimmt. Ausgestattet mit diesem neuartigen Wissen und der daraus hervorgehenden potenziellen Überlegenheit, zudem versehen mit einer Ladung frappierender Instrumente und Apparaturen, die der Pflanzenherrscher für sie angefertigt hatte, traten die Anhänger des Marswesens schließlich die Rückreise zur Erde an. Eine Woche nach der Entführung der 35 Männer aus dem Stadion in Berkeley landete das Flugobjekt mit den Jüngern des Marsherrschers an Bord zur Mittagsstunde am selben Ort. Unter der unendlich geschickten und mühelosen Fernlenkung des Pflanzenwesens setzte es ohne Zwischenfall leicht wie ein Vogel auf. Und sobald die Nachricht von seiner Ankunft sich verbreitet hatte, wurde es von einer großen Menschenmenge umlagert, gleichermaßen von Feindseligkeit wie von Neugier getrieben. Aufgrund der Denunziation durch die Betonköpfe um Stilton waren die Gelehrten und die drei Reporter unter Führerschaft Gaillards schon vor ihrer Ankunft weltweit verfemt. Man hatte damit gerechnet, dass sie dank der Machenschaften des Pflanzenherrschers früher oder später wieder auftauchten. Und sämtliche Regierungen hatten eine Sonderverfügung erlassen, die es den Ausgestoßenen unter Androhung der Inhaftnahme untersagte, auf irdischem Boden zu landen. In Unkenntnis dessen und auch ohne zu ahnen, wie weit verbreitet und ausgeprägt die Voreingenommenheit gegen sie war, öffneten die Ankömmlinge die Hauptluke des Gefährts und machten sich zum Ausstieg bereit. Gaillard, der voranging, hielt auf der obersten Stufe der Metallstiege inne. Etwas schien ihn zurückzuhalten, als er auf die wogenden Gesichter des Volkshaufens hinabsah, der sich mit unfassbarer Schnelligkeit versammelt hatte. In vielen dieser Gesichter erblickte er Feindseligkeit, Furcht und Argwohn. In anderen hinwieder gewahrte er eine gaffende, glotzende Neugier, wie sie angesichts der Monstrositäten irgendeines Wanderzirkus bezeigt werden mag. Eine Abteilung Polizisten drängte sich mit dienstbeflissener Grobheit schubsend und schiebend durch das Gedränge nach vorn. Zugleich ertönten hier und da vereinzelte Hohn- und Hassrufe, die sich rasch vervielfachten und zu einem einzigen rüden Gebrüll verschmolzen, das den Insassen des Raumflugzeugs entgegenbrandete. Verfluchte Marsüberläufer! Nieder mit dem Verräterpack! Heck die Lumpen auf! Eine überreife Tomate, prall und saftig, flog auf Gaillard zu und zerplatzte auf den Stufen zu seinen Füßen. Zisch- und Heullaute und schrille Pfiffe trugen zum lärmenden Tollhaus bei. Doch über all dies hinweg vernahmen Gaillard und seine Kameraden eine ruhige Stimme, die aus dem Raumschiff erklang. Es handelte sich um die Stimme des Marswesens, welche die unermesslichen Weiten des Weltraums überbrückte. Vorsicht! Verschiebt euren Ausstieg! Überlasst euch meiner Führung und alles wird ein gutes Ende nehmen! Gaillard trat zurück, als er diese warnende Stimme hörte. Und die klappenförmige Öffnung schloss sich rasch hinter den eingezogenen Stufen, während im selben Moment die Polizisten, die zur Verhaftung der Raumschiffbesatzung angerückt waren, die vordersten Reihen des Volksauflaufs durchbrachen. Während Gaillard und seine Getreuen durch die Fenster ihres Fluggeräts auf die hassverzerrten Gesichter hinausblickten, wurden sie einer verblüffenden Machtdemonstration der Marskreatur ansichtig. Eine violette Feuerwand senkte sich aus himmlischer Höhe auf die Erde herab und schien sich zwischen das Raumschiff und die Menge zu schieben. Wie von einer mächtigen Woge erfasst, wurden die Polizisten, atemlos und zerzaust, jedoch im Ganzen unverletzt, zurückgeworfen. Diese Feuerwand, deren Farbe wie bei einem Polarlicht von Blau zu Grün, zu Gelb, zu Scharlachrot wechselte, umspielte das Raumschiff viele Stunden lang und hinderte jeden daran, sich ihm zu nähern. Angstvoll und verschreckt zog die Menge sich auf einen respektvollen Abstand zurück und sah schweigend zu. Die Polizei hingegen wartete vergeblich auf eine Gelegenheit, ihres Amtes zu walten. Irgendwann färbte sich die Flamme weiß und nebelhaft und wie auf einer Wolkenleinwand zeichnete sich auf ihrer Oberfläche eine bizarre, Fata Morgana-artige Szene ab. die für die Insassen des Raumschiffs genauso gut zu sehen war wie für die versammelte Menschenmenge. Erstere erkannten in dieser Szene jenen Teil des Mars wieder, an dem das zentrale Gehirn des Pflanzenherrschers verwurzelt war. Und die Menge keuchte vor Erstaunen, als sie dem Blick der gewaltigen Teleskopaugen begegnete und die endlosen Ranken und unabschätzbaren Massen von immergrünem Laubwerk erblickte. Es folgten weitere Szenen und Vorführungen, die sämtlich darauf abzielten, den versammelten Menschen die wundertätigen Kräfte und wundersamen Fähigkeiten des weit entfernten Marswesens zu verdeutlichen. Bilder, die das frühere Leben des Marsherrschers ebenso veranschaulichten, wie die verschiedenen verborgenen Naturkräfte, über die er gebot, lösten einander in rascher Folge ab. Sinn und Zweck des erhofften Bündnisses mit der Erde und die Vorteile, die der Menschheit daraus erwüchsen, wurden bildhaft vorgeführt. Die göttliche Güte und Weisheit dieses mächtigen Wesens, seine überlegene biologische Beschaffenheit und seine grundsätzliche Vormachtstellung, nicht zuletzt auf wissenschaftlichem Gebiet, wurden selbst dem stumpfsinnigsten Betrachter deutlich. Viele von jenen, die gekommen waren, um Hohn und Spott zu ergießen oder die vorgehabt hatten, die Abgesandten des Marswesens und ihre Botschaft mit Verachtung und Hass und Gewalt zu empfangen, wurden durch diese ehrfurchtgebietende Demonstration im Handumdrehen zur Sache des Außerirdischen bekehrt. Doch die engstirnigeren Vertreter der Wissenschaft, die hartleibigen Fortschrittsfeinde im Sinne Godfrey Stiltons, übten weiterhin eisernen Widerstand, wobei sie von den offiziellen Vertretern des Gesetzes und der Regierung ebenso unterstützt wurden wie von den Führern der verschiedenen Religionsgemeinschaften. Die weltweite Uneinigkeit, die alsbald daraus erwuchs, führte zu zahllosen Bürgerkriegen und Umstürzen und hatte sogar ein- oder zweimal zur Folge, dass Völker gegeneinander in den Krieg zogen. Es gab unzählige Versuche, das Raumschiff vom Mars zu erstürmen oder zu zerstören, welches unter der Lenkung seines kosmischen Meisters an vielen Orten in der ganzen Welt auftauchte, wobei es unvermittelt aus der Stratosphäre herabstieg, um vor den Augen der verblüfften Menschenmassen unglaubliche wissenschaftliche Wunder vorzuführen. In allen Winkeln des Erdballs flackerten die Bilder über die Leinwand aus wolkigem Feuer und immer mehr Menschen schlossen sich der neuen Sache an. Bombenflugzeuge jagten dem Raumschiff hinterher und versuchten, ihre tödliche Fracht darauf zu entladen, jedoch ohne Erfolg. Denn wann immer dem Gefährt Gefahr drohte, traten die polarlichtartigen Flammen dazwischen, lenkten die explodierenden Bomben ab oder schleuderten sie sogar zurück, nicht selten zum Schaden derer, die sie abgeworfen hatten. Gaia und seine Genossen wagten sich oft löwenmutig aus dem Raumfahrzeug heraus, um vor einer Volksmenge oder vor ausgewählten gelehrten Gremien die fantastischen Erfindungen und chemischen Wunder zu demonstrieren, mit denen das Marswesen sie ausgestattet hatte. Allerorten unternahm die Polizei Anstrengungen, sie festzunehmen. Entfesselte Mobs wollten ihnen Gewalt antun. Waffenstarrende Soldatesken marschierten auf, um sie zu umzingeln und vom Fahrzeug abzuschneiden. Doch mit einer Gewandtheit, die schon ans Übernatürliche grenzte, vermochten sie es jedes Mal, ihrer Verhaftung zu entrinnen. Und oft machten sie ihren Verfolgern einen Strich durch die Rechnung, indem sie verblüffende, scheinbar übernatürliche Kräfte aufboten oder für sich nutzbar machten und die Büttel mittels unsichtbarer Strahlen vorübergehend lähmten oder sich selbst mit einem Schutzkreis aus tödlicher Hitze oder vernichtender Kälte umgaben. Doch trotz dieser tausendfältigen Demonstrationen erwiesen sich die Bastionen menschlicher Borniertheit und Ignoranz vielerorts als unüberwindbar. Aufs Höchste alarmiert durch diese außerirdische Bedrohung ihrer Macht sammelten die Regierungen und Religionen der Erde, ebenso wie die mehr konservativen Elemente der Wissenschaft, ihre Kräfte zu einem außerordentlich kühnen und entschlossenen Vorstoß, dem feindlichen Übergriff Einhalt zu gebieten. Überall wurden Männer jeden Alters zum Dienst in den vaterländischen Armeen eingezogen. Ja, sogar Frauen und Kinder versah man mit den tödlichsten verfügbaren Waffen, um sie gegen die Anhänger des Marsgötzen ins Feld zu schicken. Diese wurden mitsamt ihren Frauen und Kindern als ruchlose Abtrünnige gebrandmarkt, die man jagte und ohne Umschweife tötete, wie tollwütige Tiere. Die vernichtenden Kriege, die daraufhin entbrannten, waren die schrecklichsten in der Geschichte der Menschheit. Gesellschaftsschicht bekriegte Gesellschaftsschicht. Familie kämpfte gegen Familie. Neuartige Kampfgase, tödlicher als alle, die je zuvor eingesetzt worden waren, entsprangen den Laboratorien der Chemiker. Und ganze Städte und Landstriche erstickten unter ihrem grausamen Bartuch. Andere Städte wurden mittels einer einzigen Ladung hochexplosiver Sprengstoffe pulverisiert. Die Kriege führten sie mit Flugzeugen mit Raketenschiffen, mit U-Booten, mit Schlachtkreuzern, mit Panzern und mit jedem Gefährt und jeder Gerätschaft des Todes, die der mörderische Erfindungsgeist des Menschen bislang ersonnen hatte. Die Gefolgsleute des Marswesens, die anfänglich einige Siege errungen hatten, waren zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen und das Kriegsglück begann sich gegen sie zu wenden. Über viele Länder zerstreut waren sie nicht in der Lage, sich zusammenzuschließen und die eigenen Truppen im selben Ausmaß zu organisieren, wie ihre obrigkeitlichen Gegner es mit den ihren vermochten. Obwohl Gaillard und seine getreuen Mitstreiter in ihrem Raumschiff allgegenwärtig waren, die Rebellen unterstützten und anspornten und sie im Gebrauch neuartiger Waffen und kosmischer Kräfte unterwiesen, erlitt ihre Partei allein durch die schiere brachiale Übermacht des Feindes verheerende Rückschläge. Immer mehr zerfiel sie in kleine Gruppen, die gejagt und in die Enge getrieben wurden, die sich gezwungen sahen, Zuflucht in unwirtlichen oder unerforschten Erdgegenden zu suchen. In Nordamerika allerdings gelang es einer großen Armee der fortschrittsgläubigen Rebellen, deren Familien sich ihrem Kampf gezwungenermaßen angeschlossen hatten, dem Feind eine Zeit lang zu trotzen. Doch schließlich wurde diese Armee eingeschlossen und aufgrund der überwältigenden gegnerischen Übermacht stand sie kurz vor einer vernichtenden Niederlage. Gaillard, der im Raumschiff über dem dichten schwarzen Schlachtgewölk schwebte, in dem sich Giftgase mit dem Qualm von Explosionen mischten, verspürte erstmals einen Anflug echter Verzweiflung. Ihm und auch seinen Gefährten kam es vor, als habe das Marswesen sich von ihnen abgewandt, vermutlich aus Abscheu vor dem bestialischen Grauen des Ganzen und vor der hasserfüllten, engstirnigen und fanatischen Unvernunft der Menschheit. Dann stieg durch die rauchgeschwängerte Luft eine Flotte kupfrig-golden schimmernder Raumschiffe herab und landete auf der Hauptkampflinie inmitten der Anhänger des Marsherrschers. Die Zahl der Schiffe ging in die Tausende. Und aus allen Einstiegsluken, die sich gleichzeitig aufgetan hatten, erklang die Stimme des Wesens vom roten Planeten, rief dessen Gefolgsleute zusammen und gebot ihnen, in die Raumfahrzeuge einzusteigen. Durch diese vorausschauende Handlung vor der Auslöschung bewahrt, gehorchte die gesamte Armee dem Befehl. Sobald der letzte Mann, die letzte Frau und das letzte Kind sich an Bord geflüchtet hatten, glitten die Luken wieder zu, und die Raumschiffflotte schraubte sich in eleganten und gleichsam höhnischen Spiralen über den Köpfen der verdutzten Fortschrittsfeinde aufwärts, stieg wie ein rötlich-goldener Vogelschwarm über den Schlachten Brodem empor und entschwand in den Mittagshimmel. Angeführt von dem Raumfahrzeug, in dem sich Gaillard und seine Männer befanden. Zur gleichen Zeit landeten in allen Teilen der Welt, wo man die heldenmütigen kleinen Renegatengruppen eingeschlossen hatte und sie entweder der Gefangennahme oder der Vernichtung entgegensahen, weitere Raumschiffe und evakuierten die Anhänger des Marswesens und ihre Familien bis zum letzten Trupp. Tief im Weltraum vereinigten sich diese Schiffe mit dem Hauptteil der Flotte. Anschließend setzten sie ihren Kurs unter der mysteriösen Fernlenkung des Pflanzenherrschers geschlossen fort und flogen mit kosmischer Geschwindigkeit durch die sternbesetzte Schwärze. Entgegen den Erwartungen der Exilanten zog es die Schiffe nicht in Richtung des Planeten Mars. Stattdessen zeigte sich bald, dass die Reise zur Venus führte. Die Stimme des Marswesens, die den unendlichen Kosmos durchdrang, tat Folgendes kund. In meiner grenzenlosen Weisheit und meiner allwaltenden Voraussicht habe ich euch aus dem hoffnungslosen Kampf befreit, der auf der Erde um die Verbreitung der überlegenen Erleuchtung und Wahrheit tobte, die ich zu gewähren habe. Euch allein befand ich der Errettung für würdig, und jener Halbteil der Erdbevölkerung, der die Erlösung voller Hass und Hohn zurückgewiesen und stattdessen die Dunkelheit des Todes und des Siechtums und des Unwissens vorgezogen hat, die den Menschen von Geburt an begleitet, bleibt fortan seinem unausweichlichen Schicksal überlassen. Euch hingegen, meine getreuen und zuverlässigen Diener, schicke ich hinaus, um unter meiner Anleitung einen Großkontinent auf dem Planeten Venus zu kolonisieren und inmitten der urtümlichen Fruchtbarkeit dieser neuen Welt einen ultrawissenschaftlichen Staat zu errichten. Alsbald erreichte die Flotte die Venus und umrundete über eine weite Strecke den Äquator in der dampfgesättigten Atmosphäre, die nichts erkennen ließ außer einem heißen, von Rauchschwaden bedeckten Ozean, der sich kurz vor dem Siedepunkt befand und nahezu den gesamten Planeten einzunehmen schien. Hier, wo die Sonne niemals unterging, herrschten überall unerträgliche Temperaturen vor, die den Körper eines jeden menschlichen Wesens, welches der halbflüssigen Luft unmittelbar ausgesetzt wurde, unweigerlich gesotten hätte. Selbst in ihren isolierten Raumfähren hielten die Verbannten es kaum aus vor Hitze, und sie fragten sich, wie sie auf solch einem Planeten ihr Leben fristen sollten. Doch schließlich gelangte ihr Ziel in Sicht, und ihre Zweifel verflogen. Sie erreichten einen Breitengrad, an dem die Sonne sich weit hinter ihnen, wie über arktischen Gefilden, dem Horizont zuneigte und näherten sich der Nachtseite der Venus, die vom Licht der Sonne nie beschienen wird. Hier erspähten sie durch lichter werdende Dampfwolken eine gewaltige Landmasse, die den einzigen Kontinent inmitten von Meeresfluten darstellte, die den Planeten bedeckten. Dieses Festland war von üppigen Dschungeln überwuchert, die eine Flora und Fauna ähnlich jener beheimateten, die in voreiszeitlichen Epochen auf der Erde vorherrschte. Kalamiten und Schachtelhalme und Palmfarngewächse in unfassbarer Fülle offenbarten sich den Emigranten von der Erde. Und überall erblickten sie die großen hirnlosen Reptilien, die Megalosaurier, Plesiosaurier, Labyrinthodontia und Pterodaktylen der Jurazeit. Unter der Anleitung des Marswesens töteten sie diese Reptilien vor der Landung. Mittels Infrarotstrahlen verbrannten sie die Tiere zu Asche, sodass noch nicht einmal die Kadaver übrig blieben, um die Luft mit ihren Verwesungsgasen zu verpesten. Sobald sie den gesamten Kontinent von seinem widrigen Leben gesäubert hatten, setzten die Raumfähren auf. Und die Kolonisten, die ihnen entstiegen, fanden sich in einem Gebiet von unübertroffener Fruchtbarkeit wieder, dessen Boden vor ursprünglicher Lebenskraft zu pulsieren schien und dessen Luft reichhaltig an Ozon und Sauerstoff und Stickstoff war. Hier wirkten die Temperaturen, wenngleich noch immer subtropisch, angenehm mild. Und dank Schutzbekleidung, deren Material das Marswesen bereitstellte, gewöhnten die Menschen von der Erde sich rasch an das immerwährende Sonnenlicht und die starke ultraviolette Strahlung. Aufgrund des überragenden Wissens, das ihnen zur Verfügung stand, vermochten sie, die unbekannten, hochgefährlichen Bazillen, die auf der Venus heimisch sind, zu bekämpfen, derlei Erreger im Lauf der Zeit sogar völlig auszumerzen. Sie wurden zu den Herren eines gesunden Klimas, das der geringen jährlichen Eigenumdrehung des Planeten 4 milde, gleichförmige Jahreszeiten verdankte. Und dieses Klima besaß, gleich den sagenhaften Inseln der Seligen, nur einen einzigen, ewig währenden Tag unter einer niedrig stehenden, nie versinkenden Sonne. Unter der Führung Gaias, der in enger Verbindung und ständigem Austausch mit dem Pflanzengott stand, wurden die großen Wälder vielerorts gerodet. Städte mit grazilen, hochaufragenden Bauten, so anmutig, als schmückten sie einen kosmischen Garten Eden, begannen unter dem Einsatz von Kraftstrahlen, ihre eleganten Türmchen und majestätischen Wolken aus Kuppeldächern über die riesenhaften Kalamiten und Farne zu erheben. Dank der Anstrengungen der irdischen Auswanderer entstand ein wahrhaft utopischer Staat, der dem Pflanzenherrscher als seiner Schutzgottheit huldigte. Ein Staat, der dem kosmischen Fortschritt ergeben war, der Forschung und dem Wissen, der religiösen Toleranz und der Freiheit. Ein glücklicher, gesetzestreuer Staat, gesegnet mit jahrtausenderlanger Dauer und frei von Sorge, Krankheit und Verfehlung. Außerdem wurden hier, an den Küsten der Venusmeere, die großen Transmitteranlagen errichtet, die in Form nie abreißender Wellen aus elektronischer Strahlung das Wasser durch den Weltraum beförderten, um die entfeuchtete Luft und den ausgetrockneten Boden des Mars zu bewässern und dem Pflanzenwesen die ewige Fortdauer seines gottgleichen Daseins zu gewährleisten. In der Zwischenzeit hatte sich auf der Erde etwas Erstaunliches ereignet. Etwas, wovon Gaia und die übrigen Verbannten, die mit der zurückgelassenen Welt nicht in Kontakt zu treten versuchten, überhaupt nichts mitbekamen. Das jedoch als endgültiger Beweis für die faktische Allmacht und universelle Weisheit des Marswesens gelten darf. Im Kaschmirtal in Nordindien ging eines Tages aus heiterem Himmel ein kilometerlanger Keim nieder. Er erstrahlte wie ein großer Meteor und versetzte die abergläubischen Asiaten in Furcht und Schrecken, da sie in seinem Auftauchen den Vorboten eines gigantischen Unheils erblickten. Der Keim schlug selbsttätig Wurzeln im Tal. Und noch ehe man seine wahre Natur erkannte, begann der vermeintliche Meteoroid auszutreiben und allseits eine Vielzahl riesenhafter Ranken zu entsenden, die augenblicklich ausschlugen und Blätter bekamen, Das Laubwerk überwucherte die südlichen Ebenen ebenso wie die von ewigem Schnee bedeckten Felsenklüfte des Hindukusch und des Himalaya mit seinem uferlosen Grün. Bald vernahmen die afghanischen Gebirgsbewohner das Aufplatzen der Blattknospen, das wie ferner Donner zwischen ihren Bergpässen widerhallte. Zur selben Zeit raste der Keim gleich einer Dampflokomotive auf Mittelindien zu. Die Ranken des gigantischen Gewächses wucherten in alle Richtungen, wuchsen im Schnellzugtempo und vereinnahmten ganz Asien. Seine titanischen Blätter verdüsterten Täler, Berge, Gebirgszüge, Hochebenen, Städte, Wüsten und Meeresküsten. Es stieß nach Europa und nach Afrika vor. Anschließend überbrückte es die Beringstraße, drang in Nordamerika ein, breitete sich dann südwärts aus und verästelte sich in alle Richtungen, bis der gesamte Kontinent einschließlich Südamerikas bis hin nach Feuerland unter Massen undurchdringlichen Blattwerks begraben lag. Ganze Armeen versuchten verzweifelt, das Vordringen der Pflanze mit Bomben und Kanonen, mit Unkrautvertilgungsmitteln und Giftgasen aufzuhalten, doch vergebens. Allerorten erstickten die Menschen unter den Laubmassen, als handle es sich um die Blätter eines allgegenwärtigen Upas-Baums, die einen betäubenden und einschläfernden Duft verströmten, den einzuatmen sämtlichen Lebewesen einen schnellen, schmerzlosen Tod bescherte. Binnen kürzester Zeit hatte das Gewächs den gesamten Planeten mit dem Netzwerk seiner Ranken umwoben. Denn selbst die Meere vermochten seine ausgewachsenen Stängel und Triebe nicht aufzuhalten. Als das Wachstum der Pflanze abgeschlossen war, folgte die dem Marswesen feindlich gesinnte Hälfte der Menschheit den plumpen Urzeitungeheuern in jenen Orkus der Vergessenheit nach, in dem alle überholten und überalterten Lebensformen verschwinden. Doch dank der göttlichen Gnade des Allmächtigen vom Mars verlief der Tod, der die Betonköpfe schließlich ereilte, ebenso schnell wie unentrinnbar. Stilton und einigen seiner Genossen war es gelungen, der allgemeinen Vernichtung eine Zeit lang zu entgehen, indem sie mit einem Raketenschiff zum Polarplateau flüchteten. Hier erblickten sie, als sie sich bereits zu ihrer Rettung beglückwünschten, in der Ferne am Horizont riesige Pflanzenstängel, die rasch emporwuchsen und unter deren Blätterschirm Eis und Schnee kataraktgleich dahinschmolzen. Diese Sturzbäche vereinten sich zu einer Sintflut, in der die letzten verbliebenen Betonköpfe ertranken. Auf diese Weise vermochten sie, dem sanften Tod zu entrinnen, den die riesigen Blätter all ihren Kameraden beschert hatten.